Hallo Toulouse. Und bonjour, Ombo. Und natürlich nach so langer Zeit auch allen anderen Zuhörenden da draußen ein herzliches Willkommen. Gerade noch mal so die Kurve gekriegt. Ja, wir sind ein bisschen aus der Übung, wie wir eigentlich jedes Mal aus der Übung sind. Hallo Julia. Hallo Katrin. Und abgesehen davon, wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Zum kurzen Wettercheck, den haben wir gerade im Vorgespräch schon ein bisschen vorgeholt. In Hamburg ist es frisch, ich habe Wolle an, Julia sitzt da im Spaghetti-Top in Toulouse. Also wir haben etwas Temperaturunterschiede, glaube ich. Ich musste gerade an die Drei-Wettertaft-Werbung denken. Okay, das sagt auch was über unser Alter aus. Ich habe die letztens schon mal rausgraben müssen für meinen Freund. Also das ist natürlich eine sehr deutsche Sache und ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen waren, aber dann habe ich festgestellt, die ist irgendwie aus den 90ern oder so. Ja, wahrscheinlich nicht noch älter. Nee, die muss. Ja, aus den 80ern kann eigentlich nicht sein, da bin ich zu jung für. Ja, aber ich glaube, es gab mehrere Versionen davon. Okay. Aber wie auch immer, es ist auf jeden Fall lange her. Ja, man sieht es der Frisur an. Ich habe es nie benutzt. Ich hatte nie eine Frisur, für die sich Haarspray gelohnt hätte. Ich habe es, glaube ich, auch nie benutzt. Ich bin nicht so ein Haarspray-Fan. Nee. Nee, also selten. Ich glaube, ich kann noch immer an einer Hand abzählen, wie oft ich in meinem Leben Haarspray benutzt habe für meine Haare. Ja, also bei mir ist es zu besonderen Anlässen. Nee, es ist einfach, ich habe nicht die Frisur dafür. Nie gehabt. Ist aber auch egal. Wir kommen vom Thema ab. Ja, also. Wir sind ein Strickpodcast oder so ähnlich. Reden aber eigentlich über das Wetter. Auch. Also hier sind knapp 30 Grad und Sonnenschein. Ja, also wir haben 15 Grad und bis gerade war es sonnig. Jetzt ziehen hier Wolken auf, aber mal gucken. Als ich heute Morgen das Haus verlassen habe, waren es 10. In der Sonne aber schon ein bisschen wärmer, aber es ist so richtig, richtig warm nicht mehr. Also eher so ein herbstlich warm. Aber mit 30 Grad ist nein. Wobei ich sagen muss, hier ist es morgens auch schon frisch. Das beruhigt mich. Es ist dann immer so der Klassiker, ja, was ziehe ich denn heute an und was ziehe ich der Kleinen an? Also morgens musst du dich halt immer noch bedecken und ja, dann wird es nachmittags warm und im Büro ist auch immer noch die Klimaanlage an. Und dann ist immer die Frage, wer ist denn heute im Büro? Machen wir das Fenster auf oder die Klimaanlage an? Ja, super Vorausplanung. Man muss halt auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Ich fürchte ja. Da bin ich ganz froh, dass wir nicht so viel Klimaanlage haben bei uns im Büro, beziehungsweise dass wir je nach Raum entscheiden können, ob sie an ist oder nicht. Ja, das sind die Wonnen des Open Space. Ja, wir sitzen zum Glück über zwei Etagen und auf der einen Etage sitzen mehr Leute und die machen dann tendenziell die Klimaanlage an und auf der anderen Etage sitzt immer nur so eine Handvoll Leute und da kriegen wir uns meistens auf ohne Klimaanlage geeinigt. Ist aber auch dann nicht unterm Dach vom Flachdach und dann wird es auch nicht ganz so heiß. Ja, gut. Das versteht sich dann quasi von selbst. Genau, das ist immer noch ganz okay. Sollen wir mal einsteigen, so richtig? Wie, jetzt schon? In Wollthemen? Können wir machen. Julia, du hast gesagt, du hast viel Strick-Content. Dann leg doch mal los, was ist fertig geworden? Ich habe ansonsten, glaube ich, auch nicht besonders viel Content. Ja gut, dann machst du den Anfang vom Podcast und ich das Ende. Ich habe wenig Strick-Content und viel, was in meinem Leben sonst so passiert ist. Okay, dann fängst du einfach anzureden und ich höre auf und dazwischen gucken wir mal. Also, wir haben ja gerade schon festgestellt, dass es ein bisschen her ist, dass wir aufgenommen haben. Von ja, daher wenn wir uns richtig erinnern, Mitte Mai oder so. Veröffentlicht Ende Mai. Ich habe gerade mal nachgeguckt, 29. Mai. Ich glaube, aufgenommen haben wir ein bisschen vorher, aber ja, kann schon sein. Ja, das macht jetzt den Kohl auch nicht fett. Nicht wirklich. Das ist lange her. Aber dadurch, dass so viel Zeit vergangen ist, habe ich tatsächlich Zeit gehabt, Sachen zu beenden. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie weit ich davon erzählt hatte, von meinem Ringelpulli. Ich erinnere mich dunkel an einen großen und an einen kleinen Ringelpulli. Ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich zwei Ringelpullis dieses Jahr schon gestrickt. Das eine war aus der Wolle, die ich in Rheinbeck gekauft habe. Der war aber das letzte Mal schon dran. Und dann hatte ich noch einen angefangen in dunkelblau und weiß geringelt. Ich vermute, über den habe ich das letzte Mal gesprochen. Das kann sein, aber ich muss gestehen, ich habe mich nicht nochmal eingelesen. Ich kann es hier nicht sagen. Ich auch nicht. Ich habe nur meine Notizen vom letzten Mal nochmal angeguckt, aber deine nicht auch noch. Also letztendlich wollte ich einfach ein etwas, wie heißt denn das? Oversized. Oversized? Ja, mir fiel das Wort gerade ein. Ich musste nur erstmal überlegen. Also ich wollte einen etwas oversized Pulli mit überschnittenen Schultern und einem kleinen Stehkragen. Hab die richtige Anleitung natürlich nicht gefunden und habe das dann improvisiert. Im ersten Durchgang war ich ganz begeistert von den Ringeln. Das macht ja süchtig, Ringelstricken. Noch einer, noch einer, noch einer. Und habe dann so bei circa 30 Zentimetern festgestellt, dass er eigentlich schon doch ganz schön weit ist. Also auch für Oversize waren wir ein bisschen zu groß. Und dann habe ich also die 30 Zentimeter wieder aufgerippelt. Also ich habe ihn von unten angefangen und habe, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte 240 mal schon ursprünglich angeschlagen und habe dann auf 200 runtergerechnet. Das ist ja schon eine ganze Hausnummer. Und habe dann nochmal angefangen. Die Wolle war übrigens gut abgelagert aus dem Stash. Das ist die Rowan Fine Tweed, heißt die, glaube ich. Das ist so ein Singlefaden, bisschen ungleichmäßig. Der ist ein Single. Und leicht angefilzt und ein Tweedgarn, also so ein bisschen, wie soll ich das beschreiben, fleckig klingt jetzt blöd, aber ihr wisst ja alle, was Tweed ist, oder? Da gehe ich jetzt von aus, sorry, ich musste mich gerade kurz muten, um in meinem Zubehörbeutelchen meine Nähnadel oder meine Stopfnadel zu suchen, die nicht drin ist. Das irritiert mich jetzt kolossal, deswegen habe ich so komische Grimassen geschnitten. Sie ist nicht da, aber ich habe zum Glück noch eine andere Nadel hier am Schreibtisch liegen, weil ich muss gleich ein bisschen Russian Join machen und das ist ohne Nadel etwas schwierig, aber ich habe eine gefunden. Insofern alles gut, ich frage mich nur, wo die andere abgeblieben ist. Aber Kannst du nicht aneinander filzen? Nee, geht insofern nicht, weil ich ja hier zwei Miniskeins aneinander filze, in blau und in lila. Die will ich jetzt nicht miteinander verfilzen, da finde ich Russian Join schon eleganter. Ja, das stimmt. Aber dazu mehr gleich. Suspense. Ich war also bei meinem Ringelpulli. Inspiriert, genau, hätte ich vielleicht auch mal dazu sagen können, ist er vom Sea Vega von Kate Davies. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Da ist sie. Keine Ahnung, die Nadel hatte sich versteckt. Jetzt ist sie wieder da. Jetzt habe ich zwei. Entschuldige. Okay. Kate Davies, ja. Also inspiriert davon, aber ich wollte halt eine andere Kragenlösung und überhaupt ein bisschen anders. Naja. Ich habe dann also wieder von vorne gestrickt mit weniger Maschen und dann von unten gestrickt für die Arme, da wo die Armausschnitte sind, sozusagen hinten und vorne geteilt. Habe dann erstmal, ich weiß gar nicht mehr, eine Hälfte auf die Vorder- und die Rückseite weiter gestrickt und wollte dann die andere Hälfte auch stricken und habe dann festgestellt, dass ich irgendwie auf der einen Nadel 5 Maschen vergessen hatte. Oh. Ja. War irgendwie doof. Also habe ich auch das Stück nochmal wieder aufgemacht und dann die Maschen richtig verteilt und dann nochmal weiter gestrickt. Dann ging es aber relativ gut. Ich bin auch sehr, sehr zufrieden. Das ist ein Pulli, den ich ganz, ganz viel trage. Ich habe den, wie heißen die, Jobless Stripes gemacht von Techknitting. Also so, dass man sozusagen keinen Reihenübergang in den Streifen sieht. Und das funktioniert wirklich hervorragend. Ich war beeindruckt. Hier muss ich mir echt nochmal durchlesen. Ich habe das einmal gemacht und das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber entweder habe ich die Anleitung falsch gelesen oder irgendwas anderes war komisch. Aber auf jeden Fall waren sie bei mir zwar jogless, aber trotzdem doof. Okay. Ich weiß nicht, ich war damit nicht glücklich. Aber vielleicht habe ich ja irgendwas falsch gemacht. Ich lese das nochmal. Also ich hatte das ja auch bei dem Ringelpulli davor gemacht. Und das war natürlich so ein klassisches Socken, also nicht klassisches Sockengarn im Sinne von wirklich für Socken, aber so eine typische Merino, 100% Merino, glaube ich sogar. Nicht mal eine Mischung. Also ein relativ glattes Garn und da hat das super funktioniert. Aber auch jetzt bei diesem unregelmäßigen Garn, als Single, wirklich hervorragend. Ich schließe nicht aus, dass ich zu blöd war. Also ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, auch mehrere Anleitungen dafür, wie man das macht. Ich habe die von Techknitting genommen, die fand ich sehr einleuchtend und verständlich. Ich muss mir die einfach nochmal durchlesen. Ich notiere kurz, sorry, ich versuche mich zu muten, damit ihr kein Tastaturgeklapper habt und schreibt mir das gerade mal auf. Okay, ich versuche dir dann in der Zeit keine Fragen zu stellen. Der Pulli ist also fertig, auch mit dem Stehkragen und alles, den habe ich erst hochgestrickt, dann umgeschlagen, wieder runtergestrickt. Festgenäht? Nee, ich glaube, ich habe... Oh, ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe dann die Maschen aus der Kante vom Bündchen aufgenommen und dann alles zusammen abgestrickt. Eieiei, das weiß ich, ist auch egal. Wichtig ist, dass mir der Pulli gefällt. Wie gesagt, ich trage den wirklich hoch und runter, Tag ein, Tag aus und bekomme dafür auch relativ viele Komplimente. Also die wenigsten können sich vorstellen, dass ich den selber gemacht habe, was ja eigentlich immer das beste Kompliment ist. Dann habe ich nochmal wieder einen Muscle Bro gestrickt. Das ist die Mütze, die beim Stricken aussieht wie ein langgestreckter Rugbyball, was natürlich gerade sehr aktuell ist, weil in Frankreich ist Rugby-Weltmeisterschaft. Ich weiß. Aber dazu auch mehr später. Ich habe bisher genau ein einziges Spiel im Fernseher gesehen und das war mit Südafrika und ich glaube Südafrika-Irland. Und ausgerechnet Südafrika, meine Lieblingsmannschaft, hat verloren. Also sie sind dann, glaube ich, auch rausgeflogen. Hm. Naja, wie auch immer. Also Muscle Bro. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel der das war, aber das strickt sich so nett nebenbei. Das ist letztendlich, man fängt mit, ich will sagen, 4 oder 8 Maschen an, nimmt dann zu, bis man in der richtigen Weite ist. Dann strickt man einfach sehr, sehr lange einen Schlauch und nimmt man wieder ab und hat dann, wie gesagt, so eine langgestreckte Rugbyballform und dann wird die Mütze zur Hälfte nach innen gestülpt. Also das wird dann eine doppellagige Mütze sozusagen, die auch, obwohl ja kein Bündchen drin ist, das ist nur rechts, nur glatt rechts, dadurch, dass man das so ineinander schlägt, ist da irgendwie schon genug Spannung drauf und ich finde, die hält super. Also ich mag die total gerne. Habe ich auch noch nicht übergeben. Ich habe ihn sogar schon gesehen, den Freund seitdem, aber da habe ich blöderweise die Mütze vergessen gehabt. Da war ich irgendwie gestresst beim Kofferpacken. Bin nur von der Arbeit nach Hause, fix Koffer packen und dann wollten wir auch eigentlich schon los und da habe ich das irgendwie verbaselt. Naja, wie auch immer. Ist ja noch nicht so kalt, dass man das bräuchte hier. Das stimmt wohl. Dann habe ich nach langen, langen Jahren endlich mal wieder ein Lace-Tuch gestrickt. Ich habe da schon seit Ewigkeiten Bock drauf. Ich stelle allerdings fest, dass ich Lace-Tücher selber relativ wenig trage. Also vor allen Dingen Dreiecks- oder so halbrunde Formen. Das passt irgendwie nicht so richtig zu meiner Garderobe. Und dann war ich immer hin und her gerissen. Ja, stricke ich jetzt, aber wofür? Und dafür, dass es im Schrank liegt, ist es ja zu schade. Und dann gab es bei uns hier in der Strickgruppe in Toulouse eine Anfrage. Wir haben einen Thread, also wir haben eine eigene Gruppe auf Ravelry und da hatte jemand einen Thread angefangen, um Handarbeiten zu tauschen sozusagen. Also du machst mir das und ich mach dir das. Und da hatte sich jemand gefunden, die unbedingt gerne mal einen Lace-Shawl haben wollte und ich habe gesagt, oh, das passt ja perfekt. Und dann habe ich relativ zügig auch einen Culpepper, heißt der. Also sie hat mir das Garn zur Verfügung gestellt und auch die Anleitung. Und ich habe ihr das dann halt gestrickt. Es ist ein Dreieckstuch, also ganz klassisch. Nee, gar nicht Dreieckstuch, sage ich. Blödsinn. Ich rede Blödsinn. Ein halbrundes Tuch, also wie so ein Pie-Shawl von Elizabeth Zimmerman. Alalalala. Also nach der Formel. Ich kannte das vorher auch gar nicht, diese Pie-Shawls. Du fängst letztendlich mit einer Maschenzahl an. Und immer wenn sich deine Reihenanzahl verdoppelt, legst du eine Zunahmereihe an, bei der du die Maschen dann alle verdoppelst. Also am Anfang ist es noch ein bisschen unregelmäßig, aber letztendlich irgendwann war ich dann an so einer Stelle zum Beispiel, da war ich bei 50 Reihen, hab verdoppelt die Maschen und habe dann weiter gestrickt bis 100 rein und dann wieder verdoppelt und so weiter und so fort die Maschen. Und dazwischen sind dann immer so verschiedene Lace-Muster. Das hat mir total Spaß gemacht. Katrin, ich höre dich gerade nicht. Wahrscheinlich heißt das, dass ich... Ich hatte mich gemutet, weil ich hier so rumgewurschtelt habe mit allem an Zeug. Also, ja, deswegen kannst du mich nicht hören. Ich dachte, klingt gut. Ja. Es hat mir so viel Spaß gemacht, ich überlege jetzt, ob ich nicht trotzdem vielleicht ein rechteckiges Tuch für mich mit Lace-Muster stricke. Wer weiß. Ich kann dir übrigens inzwischen mal das in die Kamera halten, woran ich gerade stricke, weil ich die Reihe fertig habe. Und ich erzähle auch gleich, was es ist, aber erstmal erzähl noch weiter. Also im Tausch für das Tuch kriege ich dann irgendwann einen handgeflochtenen Korb. Ich hatte mir gewünscht, einen relativ flachen, etwas weiteren Korb für meine Strickprojekte, die ich dann im Wohnzimmer unter den Tisch stellen kann. Und da die gute, für die ich das mache, selber Körbe flechten. Wie heißt denn das auf Deutsch? Körbe flechten, ja. Ja, Körbe flechten kann, hat sie gesagt, ja, kein Problem, macht sie dann. Also hatte sie auch schon angefangen, ist jetzt nur noch nicht dazu gekommen, das zu Ende zu machen, weil sie das nicht bei sich zu Hause macht. Da bin ich gespannt. Sehr gut. Und dann habe ich noch ein letztes Projekt fertig. Na, wobei fertig, doch, eigentlich ist es fertig. Ich habe es fertig. Es ist ein Spinnprojekt, kein Strickprojekt. Es war ja letztes Wochenende großes Spinntreffen der Handspinngilde. Und da bin ich endlich mal wieder zum Spinnen gekommen. Ich habe einen meiner ältesten Kammzüge versponnen. Und zwar von Susanne Filzflash damals. Sie heißt jetzt, glaube ich, anders. Tike? Tike, ja. Tike Garne. Ja. Jedenfalls, das ist noch aus ihrem alten Färbeleben, aus ihrem ersten Färbeleben, möchte ich sagen. Also, es sei denn, sie hatte davor schon mal eins. Und hieß sie nicht auch irgendwann noch irgendwie noch anders? Irgendwas mit Lollipop? Ja, Lollipop Filzflash war aber, glaube ich, irgendwie wie so ein Doppelname. Ne? Also, das ging für mich immer zusammen. Aber aus auf genau jeden der Fall Zeit für alle, die es nicht wissen, eine Hamburgerin, die die Wolle färbt, im Moment unter dem Label Tike Garne. Und das tatsächlich auch schon relativ lange. Ich würde sagen, locker 15 Jahre oder so. Ja, würde ich auch. Diesen Kammzug, den habe ich seit 12 Jahren. Und Garne hat sie auch vorher schon. Ich meine, lass es 13, 14 Jahre sein, aber so ganz grob würde ich schätzen, 2009 oder 10 wird sie angefangen haben, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ja. Es ist ein Blue-Faced Lester, 100% Blue-Faced Lester Kammzug gewesen. Blue-Faced Lester Oatmeal, das ist, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist, wenn die Ursprungswolle schon so ein bisschen grau meliert ist, also halt wie Haferflocken. das sorgt dafür, dass wenn du das färbst, die Farbe an sich sehr lebendig wird, dadurch, dass eben die Ursprungswolle nicht ganz einheitlich ist. Und das ist im Farbverlauf gefärbt von, jetzt muss ich kurz überlegen, Rot, so eigentlich ein kaltes Rot, geht dann über herbstliches Rot, dunkelorange hin zu Violett, Blau, Grün. Ich habe ihn komplett fertig gesponnen, also gesponnen habe ich nach dem Spinntreffen und dann habe ich die Spule mitgenommen hierher. Es sind 120 Gramm, also das ist auch eine ordentliche Portion. Und habe das jetzt, ich will sagen, gestern Abend gezwirnt. Ja, ich glaube gestern Abend. Ist jetzt noch zur Hälfte auf der Spule, weil durch den Farbverlauf, ich wollte das gerne so wickeln, dass man den Farbverlauf auch gut erkennt und das funktioniert mit so einer Nidimanie, also die man üblicherweise zum Strang wickeln benutzt. Nur so mäßig gut, finde ich. Das heißt, ich wickel das jetzt über zwei Stuhllehnen, damit ich das dann wirklich so Faden für Faden aufreihen kann. Aber ich bin jetzt vor unserer Aufnahme nicht mehr fertig geworden. Aber das heißt eben auch, ich weiß leider noch nicht, wie lange und so weiter das ist. Also ich habe es fertig, aber noch nicht vermessen und nicht gewaschen. Okay, aber das Wesentliche steht. Ja, es ist Navajo-Zwirn, das heißt dreifädig. Aber als hätte ich so lange Häkelketten gemacht. Das ist eigentlich das, was man üblicherweise macht, um Farbverlauf zu erhalten. Und ich vermute, dass es so Fingering ist, was auch das ist, wohin ich gezielt habe. Und es ist super weich. Ich habe es da jetzt ja schon zur Hälfte abgewickelt und wenn man da so drüber streicht, ist es so fluffig. Oh. das war's dann aber auch schon mit meinen Projekten. Also mit den fertigen zumindest. Katrin. Ja, ich kann nicht ganz so viel liefern. Ich habe letztes Mal erzählt, dass mein Shake-It-Up-Tuch, dass dem eigentlich nur noch der Kitchener-Abschluss für den I-Cord fehlt. Das habe ich inzwischen geschafft. Wow. Und ich habe auch schon die Hälfte der Fäden vernäht, aber irgendwann ist das Tuch, musste ich für irgendwas aufräumen und es ist aus dem Wohnzimmer in meinen Chaosberg gewandert und da ist es liegen geblieben. Ich habe gerade extra nochmal geguckt, es sind noch immer nicht alle Fäden vernäht, das heißt, ich muss es nochmal aus dem Chaosberg rausziehen, Fäden vernähen und dann waschen, spannen und ordentlich fotografieren. Aber eigentlich ist es fertig und das ist so schön, es hat ein helles, ein dunkles Grau und so ein herbstliches Orange. Insofern wäre es eigentlich jetzt ideal für die Jahreszeit. Und insofern, muss ich jetzt mal wieder rausziehen. Aber ich kann ja dann heute Abend nochmal wahrscheinlich eine Fädenvernäh-Session machen. Dazu aber gleich, wenn ich zu den VIPs komme. Genau, aber tatsächlich habe ich ein fertiges Projekt. Ich glaube es kaum. Und zwar auch ein Musselboro Hat, den ich aus verschiedenen Resten gestrickt habe. Ich hatte auf dem Wollfest in Düsseldorf wahrscheinlich 2019, würde ich denken. Weil 20 war nicht wegen Corona und 21 weiß ich nicht, ob ich da war oder ob es eins gegeben hat. Insofern würde ich tippen auf 2019. Da hatte ich mir so Wolle gekauft mit, ich glaube, Seide drin. Ich kann es gerade nicht ganz sicher sagen. Ich könnte noch mal gucken, ob ich die Ravelry-Seite entsprechend offen habe, um das sehen zu können. Warte. Wo ist es denn? Das war doch gerade hier. Ich sehe es nicht. Egal, auf jeden Fall war das so ein ganz glattes Garn. Da hatte ich auch ein Tuch gestrickt mit einem Gelbton und einem hellen und einem dunklen Grau. Also beide deutlich, also insgesamt deutlich heller als das Shake It Up. Und dann habe ich noch aus einem Mondschaf, hatte ich auch auf dem Wollfest gekauft, so in Jeans und Rot gestreift letztendlich, so Sockenwollübliche Färbungen. Und dann habe ich noch, weil das nicht ganz ausgereicht hat, noch den letzten Abschluss irgendwie in einem Dunkelblau oder so gestrickt. Und da weiß ich gerade nicht genau, was ich für eine Wolle genommen habe. Ich habe eine Vermutung. Ich muss aber kurz im Schrank verifizieren, was es ist. Das habe ich vor unserer Aufnahme nicht mehr geschafft. Aber auf jeden Fall sind es verschiedene Reste, die da reingeflossen sind. Und ich habe insbesondere halt dieses glatte Garn von Juni und Grete nehmen wollen, weil es für eine Freundin ist, die eine Brustkrebsdiagnose hat und die einen weichen Hut, wollte ich sagen, eine weiche Mütze brauchte. Und dann habe ich beschlossen, ist so ein Garn, was einerseits Merino ist und die zweite Hälfte dann mit so eher noch Seidenanteilen wahrscheinlich genau das Richtige für eine empfindliche Kopfhaut. Und genau, das habe ich fertig gestrickt und verschickt, weil die in der Bretagne wohnt. Insofern habe ich das im Juli dahin geschickt. Und ja, das sind meine fertigen Projekte, so langweilig das klingt. Soll ich gleich mal weitermachen mit dem, woran ich stricke, weil das geht auch recht schnell. Ich bin heute irgendwie mit dem Strick-Content nicht so vorangekommen. Dann schaffe ich vielleicht noch meine Reihe zu Ende zu stricken. Ja, dann mache ich das doch einfach. Was ich dir in die Kamera gehalten habe, ist das Tuch Cobblestone Dream von Sarah Shearer oder auch Imagined Landscapes. Die Wolle dafür habe ich letztes Jahr in Düsseldorf gekauft, auch genau für dieses mit diesem Tuch im Hinterkopf. Das ist zum einen ein Set aus Regenbogen gefärbten Mini-Strängen, also 10x10 von Pink über Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Türkis bis Lila. 10x10 heißt wahrscheinlich 10x10 Gramm, oder? Ja, 10x10 Gramm, genau, entschuldige, völlig richtig. Aus einem Merino-Sockenwollgarn von Danielas Wolltopf. Und als Kontrast dazu habe ich von Wool of Fame einen Merino-Kaschmir-Mix in Graphit, also sehr dunkles Grau, den ich auch letztes Jahr in Düsseldorf auf dem Wollfest gekauft habe und der mich einfach so angelacht hat. Der lag da in der Restekiste bei Wool of Fame und ist mir für 10 € quasi zugelaufen und ich hatte diesen Regenbogenmix schon in meiner Tasche und dachte mir, ich brauche noch irgendwas Nettes Dunkles dazu und dann sprang mich dieser Kaschmir-Mix an und ich dachte, ja gut, dann bist du meine dunkle Kontrastfarbe und kommst mit. Und ich bin sehr happy damit, das sieht tatsächlich ziemlich cool aus und ich das Einzige, was ich vielleicht hätte anders machen sollen, ist, ich habe die Sachen, die glatt rechts erscheinen, habe ich mit dem dunklen Garn gestrickt und die kraus rechts sind, habe ich mit dem Farbmix gemacht. Das war insofern doof, weil immer wenn ich die Farbe wechsle, habe ich jetzt halt so komische Farbstreifen da drin. Das heißt, andersrum wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, weil in dem glatten Gestrick die Farbwechsel nicht so doll auffallen. Zeig mal nochmal bitte. Ja, warte, ich halte dir da mal so ein Beispiel in die Kamera. Vielleicht sieht man das. Ja. Siehst du da? Ja. Also es geht halt, also ich finde es halt anders etwas schöner, aber ist jetzt auch nicht schlimm, es fällt nicht massiv doll auf. Also es ist jetzt nicht so wie Farbwechsel in kraus rechts ist das, glaube ich, ne, wo dann immer die... Doch, es ist ja kraus rechts. Naja, aber wenn du bei kraus rechts kann das doch auch irgendwie passieren, dass du dann, oder verwechsel ich das gerade mit glatt rechts, glatt links. Es ist auf jeden Fall, dass die Pearl Bumps sozusagen jetzt in der falschen Farbe rausstechen. Also das sieht man schon. Aber auf dem Video jetzt habe ich das irgendwie nicht so wahrgenommen. Warte, ich such dir eine andere. Die Farben sind halt nicht so ganz kontrastig. Also man sieht es nicht ganz doll. Man muss schon wissen, dass es da ist. Aber mich stört es ein bisschen, aber nicht so doll, dass ich es nochmal aufgemacht und andersrum gestrickt hätte. Hast du noch eine andere Stelle, wo ich das sehen kann? Warte. Ich glaube, das Deutlichste ist tatsächlich hier das mit dem Grün und dem Blau. Siehst du hier so? Ah, okay. Ja, okay. Ja. Ja. Aber. Ja, also es ist okay. Es ist nicht dramatisch, aber es ist, man hätte mit ein bisschen Nachdenken es anders anfangen können. So würde ich das jetzt formulieren. Dann wäre es vielleicht ein bisschen hübscher gewesen, aber es ist jetzt auch nicht dramatisch. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Farbstreifen sind so schmal, dass das, also du hast dann ja sozusagen nur eine Reihe von diesen andersfarbigen Pearlbumps, die so hochstehen. Das könnte auch gewollt sein. Es ist jetzt nicht so, wie ich habe alles in einer Farbe und wechsle dann einmal die Farbe und dann habe ich plötzlich diese Pearlbumps, die da überall hochstehen. Deswegen, also es ist nicht so dramatisch, sonst hätte ich, glaube ich, tatsächlich auch nochmal neu angefangen. Also ich erzähle kurz, was das Tuch macht. Also es hat einen Wechsel zwischen glatt rechts und kraus rechts, jeweils immer vier Reihen, also zwei hin, zwei Rückreihen. Und das Dunkelgrau, das stricke ich halt immer in glatt. Und die farbigen Dinger kommen dann halt als krause Streifen daraus hervor. Und unten gibt es noch eine Borte mit einem kleinen Mosaikmuster. Und da bin ich jetzt schon drüber hinaus. Und ich bin jetzt irgendwie beim letzten Farbknäuel angekommen, sprich die letzten 10 Gramm des Regenbogens habe ich angebrochen. Und von dem Dunklen habe ich noch einen Hauch mehr. Das sind vielleicht noch 12 Gramm. Und deswegen muss ich gleich immer mal wieder das Zeug auf die Waage legen und schauen. Es werden nicht mehr sehr viele rein werden, weil ich auch noch ein bisschen was zum Abketten brauche. Ich guck mal, wie ich das gleich so weitermache. Das ewige Jan-Chicken. Ja, so schlimm wird es, glaube ich, nicht. Also es reicht auf jeden Fall locker. Also die Anleitung sieht jetzt vor, dass man ab jetzt jederzeit abketten kann oder aber, wenn man möchte, halt noch so viele Einzelreihen stricken kann, bis die Wolle alle ist. Und deswegen muss ich halt gucken, ob es noch für ganze Hin- und Rückreihen reicht, weil ich möchte jetzt ja nicht zwischen Grau und Bunt wechseln in der Reihe. Das wäre halt doof. Ja, in der Tat. Insofern muss ich deswegen immer mal wieder wiegen, ob es sich lohnt, noch eine Reihe anzufangen. Aber ich kriege auf jeden Fall jetzt noch eine Garter-Reihe, also eine Kraus-Rechts-Reihe, Hin- und Rückreihe aus dem Purple und aus dem Lila. Und dann gucke ich mal, ob das vielleicht noch eine zweite einzelne gibt. Und aus dem anderen kriege ich bestimmt auch noch ein oder zwei Reihen. Und dann reicht es vielleicht noch zum Abketten. Ich muss das zwischendrin abmessen. Wir werden sehen. Genau. Das ist das eine Projekt. Das wird hoffentlich relativ zeitnah fertig, weil das möchte ich tatsächlich bald tragen, weil ich finde das so cool. Das möchte ich unbedingt bald haben. Das sieht toll aus. Das gebe ich zu. Genau. Und das leuchtet halt einfach und ich finde, das ist irgendwie cool gegen potenziell November-Blues. Es macht selbst allen Umstehenden, die das sehen, alle, die mich das haben stricken, sind dann so, wow, was ist das denn? Das leuchtet ja richtig. Und da bin ich ganz happy mit. Genau, und parallel dazu habe ich nur ein paar Stino-Socken in Arbeit, die ich jetzt aber auch schon länger nicht angeguckt habe. Und das ist Wolle, die ich auch letztes Jahr in Düsseldorf gekauft habe. Also ich bin da irgendwie gerade bei Düsseldorf gekaufter Wolle. Das ist Sockenwolle vom Wolldackel und das ist eine Färbung, die ist vorwiegend schwarz, hat aber dann so bunte, also klassische Sockenwollfärbung und dazwischen sind Neongrün, ein bisschen Gelb und ein bisschen Weiß und so ein paar Mini-Speckles. Also okay. Leuchtet auch im Dunkeln. Ja, also die eine Hälfte, die andere Hälfte ist dann schwarz. Also es ist so. Aber ich finde es ganz cool, es sieht ganz gut aus. Da habe ich aber noch kein Foto von, das ich dir zeigen könnte, genau. Von dem anderen habe ich auf jeden Fall schon ein angefangenes Foto, sogar auf Ravelry schon hochgeladen. Und dann habe ich vorhin, also gerade quasi direkt vor der Aufnahme, noch ein winziges bisschen Wolle geschenkt bekommen. Und zwar zieht eine befreundete Kollegin von mir um und hat ein bisschen ausgemistet und hat mich nochmal, da habe ich ihr noch ein bisschen mal geholfen. Und dann meint sie, ja, guck mal hier, ich habe noch so viel Wolle und die will ich nicht. Also nicht viel, sie hat nicht viel Wolle. Im Verhältnis zu allem, was wir rumtragen, hat sie nicht viel Wolle. Es war eine Plastiktüte voll insgesamt. Und es war wirklich eine überschaubare Portion Wolle. Darf man das schon Stash nennen? Ich würde es noch nicht Stash nennen. Und das ist ja eher so Einkauf oder so. Ja, das waren halt so lauter Einzeldinge, beziehungsweise alles, was keine Einzeldinge waren, war entweder mit Angora oder mit Alpaka oder mit Mohair. Also habe ich tatsächlich auch nicht so viel gefunden, was ich hätte mitnehmen können. Ich habe jetzt irgendwie zwei Knäule von der Austermann Merino Babywolle, wie auch immer die heißt, das weiß ich in Austermann lang, was auch immer, irgend so eine klassische Industrie Merino Babywolle. Da habe ich etwas mehr als, also knapp zwei Knäule in dunkelblau und zwei dickere Knäule, auch irgendwas von Langjans, so bulky 90 Meter auf 50 Gramm und das andere sieht so ähnlich aus, auch irgendwie ein bisschen bunt. Ich denke mir, da kann irgendwie eine lustig bunte Mütze als Geschenk draus werden oder sowas. Also jetzt nicht besonders aufregend. Und ich habe schon ein neues Projekt geplant und dafür ganz speziell auch schon wieder eingekauft. Zwar habe ich auf Instagram was gesehen. Es gibt einen Hamburger Designer, den ich bislang noch nicht so auf dem Schirm hatte. Der scheint erst seit diesem Jahr auch sehr aktiv zu sein. Andreas Rutemann wohnt in Hamburg und der war sowohl schon bei Mylis, habe ich gesehen, als auch bei dem relativ neuen Wollladen am Michel. Und da am Michel gibt es einen Wollladen? Ja, der ist relativ direkt am Michel, Strick und Glück oder so ähnlich. Da war ich letztes Jahr beim Hamburger Garngang einmal. War auch ganz nett, haben ganz gute Auswahl. Und ist auch, auf Instagram sind die sehr aktiv. Und da habe ich eben was von ihm gesehen. Und auch, der hatte da Teststricker gesucht für eine Anleitung. Da hatte ich überhaupt keine Zeit zu der Zeit. Aber die Anleitung ist jetzt herausgekommen. Die heißt Blue Hour Scarf. Und ist auch mit so einem Mosaik- und Zopfgedöns, sah ganz cool aus. Und man braucht halt drei Knäule von einer Grundfarbe und zwei Knäule von einer Kontrastfarbe. Und ich hatte drei Knäule irgendwie aus dem Crowdfunding von, das war es, was ich vorhin noch raussuchen wollte, als du angerufen hast. Wie heißt es denn? Frankenwolle, genau, da gab es bei Frankenwolle gab es ein Crowdfunding. Ist auch so eine regionale Wolle, da habe ich drei Knäule in so einem Grau meliert. Also auch Natur, würde ich sagen, nicht gefärbt. Eher naturscharf, grau. Und dazu habe ich aus den Sommerfärbungen, die Frieda vom Wollkanal gemacht hat, mir das Neongrün ausgesucht als Kontrastfarbe. Also habe ich jetzt so ein mittleres Grau mit Neongrün im Blick dafür. Ich bin gespannt, das liegt hier schon. Ich bin relativ heiß darauf, das anzustricken, zu gucken, wie das zusammen aussieht. Neongrün? Neongrün. Ich dachte mir, das knallt. Das knallt, das ist sicher. Ich kann mir das schwer vorstellen an dir, aber gut. Ja, es ist ja dann auch nicht, es ist nicht flächig. Jetzt hätte ich das nicht gemacht. Flächig Neongrün würde ich, glaube ich, nicht anziehen. Aber so als Kontrast auf einem Grau, glaube ich, ist das ganz gut abgemildert. Ja. Ich bin gespannt. Und wenn nicht, muss ich auch was anderes draus machen. Genau. Das ist aber auch schon sowohl was in Arbeit als auch was in Planung ist. Ich lasse dich weiterreden. Woran arbeitest du? Du hast schon irgendwas von Zöpfen und Rundpasse erzählt, als wir eingestiegen sind, also mir. Ja, ich habe hier gerade in der Hand auf den Nadeln eine Strickjacke für das Baby einer Freundin. Ich glaube, das Baby ist jetzt 3 Monate alt oder so. Natürlich gibt es die Anleitung nur in Größe 6 oder 12 Monate. Und da jetzt ja der Winter vor der Tür steht, versuche ich irgendwas dazwischen, vor allem weil meine Maschenprobe auch nicht 100%ig passgenau ist. Die Strickjacke, ich hatte da mit den Strickmädels hier vor Ort ein bisschen diskutiert. Ich wollte eigentlich eine Anleitung, die sozusagen schon geprüft und für gut befunden ist. Bin jetzt aber über eine andere gestolpert oder die haben sie mir empfohlen, die aber noch keine von ihnen gestrickt hat. Corrigan heißt das. Das ist eine. Sagt mir nix. Wie vorher auch nicht, aber das ist eine Designerin, die ist, glaube ich, Französin. Also die Designerin an sich, die macht hier so ein bisschen die Runde, zumindest bei uns im lokalen Stricktreff. Da haben einige schon Anleitungen von gestrickt. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht totalen Schwachsinn. Ich hoffe, das ist wirklich von der. Ich schaue das mal fix nach. Ja, doch. Also Strickjacke mit Rundpasse und auf der Rundpasse sozusagen sind Zöpfe auf einem Kraus rechts, glatt links, glatt, Kraus links. Garter wäre Kraus rechts. Nee, das andere. Glatt? Ja, dann wahrscheinlich glatt links, ne? Naja, glatt links oder glatt rechts, hängt davon ab. Na, also auf der Rückseite ist es glatt rechts, also es ist vorne glatt links. Dann ist es vorne glatt links. Genau, also das wollte ich sagen. Also Zöpfe auf der Rundpasse auf einem Hintergrund von glatt links. Und wenn man dann die Arme stillgelegt hat, also nein, umgekehrt, also wenn man dann sozusagen unter den Armen angekommen ist, dann geht's im Blatt rechts weiter. Ich bin auch schon relativ weit. Ich habe die Rundpasse fast fertig. Sagen Sie das bitte 10-mal besonders schnell. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so kompliziert ist, aber gut. Ich finde, dass das relativ viele Maschen sind auf der Nadel. Mal schauen. Aber ich glaube, das ist doch immer das Ding, bevor man die Maschen abmacht, oder? Also abtrennt, dass man das Gefühl hat, es sind viel zu viele Maschen. Ja. Ich habe das so lange nicht gemacht von oben und in rund. Aber ja, ich erinnere das Dunkel oder Raglan oder sowas. Ja, ich muss mal schauen. Angeschlagen habe ich, weil keine Anschlagskante vorgegeben war. Das habe ich auch mit Lena übrigens heiß diskutiert. Letztendlich habe ich ein Tubular Cast-On gemacht. Habe dann aber nicht dran gedacht, dass man kein Rippenbündchen an dieser Jacke oben hat, sondern das direkt mit den Zöpfen losgeht. Habe dann umverteilt, habe dann festgestellt, ja, das kommt hinten und vorne nicht so hin, dass mir die Zöpfe aus den nicht vorhandenen Rippen wachsen. Und habe dann nochmal neu angeschlagen. Dass dir Zöpfe aus den Rippen wachsen, ist auch ein aus den nicht vorhandenen Rippen. Ich glaube, das wird unsere Titelfolge. Ich muss das kurz notieren, rede weiter. Da das also nicht funktionierte, so wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich dann nochmal neu angeschlagen. Und 10 Maschen mehr oder so, die ich dann direkt in der ersten normalen Reihe nach dem Tubular Cast-On wieder abgenommen habe, einfach nur damit das dann richtige Rippen ergibt. Ich muss sagen, ich stricke es aus einer dunkelroten Wollmeise, Bordeaux heißt die Farbe. Ich glaube, ich hätte es mir auch schenken können. Also die Kante ist angenehm rund und schön, aber ich glaube, ich hätte auch einfach einen ganz normalen Anschlag machen können. Aber hey, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Das wäre nicht Julia. Ja, was ich dann bei dir... wenn ich das so sage, aber... Aber Lena war da ganz bei mir. Unsere Hamburger Lena. Genau. Was ich dann ganz verduselt habe, ist, ich hatte Maschenproben mit 3 und 3,5 gestrickt und war eigentlich, fand ich die 3,5er Maschenprobe schöner, wollte dann aber mit 3er Nadeln anschlagen für das Rippenbündchen, was ja dann doch keins wurde. Und habe dann also einfach weiter gestrickt und so in der Mitte des ersten Zopfes, also guck, ich zeig dir das mal kurz in die Kamera, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt sieht. Nicht besonders gut, nur vielleicht mit so ein bisschen Licht von der Seite. Doch, ich habe so ein bisschen gesehen, ja. Das sind letztendlich so Kringel unterschiedlicher Größe untereinander. Mhm. Und ich war so in der Hälfte des ersten Kringels und habe dann festgestellt, Mensch, ich habe hier immer noch die 3-Millimeter-Nadeln da drin. Mhm. Da ich aber auch beim Tubular Cast-On schon mehrfach neu anschlagen musste, weil ich zum Beispiel der Busfahrer abrupt angehalten hat und ich dabei Maschen verloren habe und so eine Geschichte. Upsi. Und beim Tubular Cast-On ist es halt schwierig, die wieder raufzukriegen. Hatte ich dann auch irgendwie die Nase voll und habe einfach auf 3er Nadeln weitergestrickt und habe mir gedacht, das wird schon passen. So schlimm war es jetzt auch nicht auf der Maschenprobe. Und die Wollmeisen sind ja mal 150 Gramm, also für eine kleine Babyjacke sollte das reichen. Da würde ich jetzt von ausgehen. Ja, das war also dann Corrigan. Dann habe ich davor eigentlich schon, aber da war ich dann an der Stelle, als ich losgefahren bin ins Wochenende, da war ich an so einer Stelle, wo ich hätte nachdenken müssen. Und das ist dann immer unpraktisch. Ich wollte, es wird ja auch hier langsam frisch, eine weitere Strickjacke für meine Kleine stricken. Nach der bereits, ich weiß nicht wie viele Male, erprobten und dann doch nicht gestrickten Drops-Anleitung. Weißt du, dass die eigentlich eine Raglan-Strickjacke ist, aber ich habe daraus noch nicht einmal eine Raglan-Strickjacke gemacht. Mhm. Ich glaube, die ersten Male sind es Pulli geworden, dann gab es den Pulli mit der Knopfleiste, dann gab es den Pulli mit den Set-in-Sleeves von unten gestrickt, die sich dann in Puffärmel transformiert haben. Ich glaube, ich habe mindestens 2 Strickjacken davon nach der Anleitung gestrickt, ist ja dann auch Blödsinn, kann ich ja gar nicht sagen, aber nach den Maßen gestrickt. Inspiriert von? Ja, letztendlich ja nicht mal das. Ich meine, orientiert an den Maßen von. Aber ich habe mehrfach wirklich vorgehabt, diese Anleitung zu stricken. Also das muss ja auch gewürdigt werden. Also könnte es jetzt was werden? Dachte ich. Aber? Ich habe das aus Restewolle von meinem ersten Ringelpulli dieses Jahr gestrickt. Weißt du, der grau-lachsfarben geringelte, wo ich die Wolle in Rhinebeck gekauft hatte. Und ich habe dann festgestellt, dass ich irgendwie doch relativ viel von der grauen Restwolle aufbrauche und dass ich nicht so weit komme, wie ich das mir vorgestellt hatte. Und irgendwann habe ich dann gedacht, naja, was du denn machst, ist halt kein Raglan, sondern eine Rundpasse mit Einstrickmuster. Mhm. Also erst dachte ich Raglan mit Einstrickmuster, aber irgendwie ist sowas ja mehr geeignet für eine Rundpasse. Dadurch, dass du mit den Raglan ja immer an der gleichen Stelle so in das Muster reinfrisst und das fand ich dann irgendwie blöd. Ja. Ja, und an der Stelle bin ich dann stehen geblieben. Dann habe ich mich erstmal informiert, wie man eigentlich Rundpassen improvisiert. Also wie dann so die Abnahmeraten sind und solche Geschichten. Hab dann noch ein drittes Resteknäuel aus dem Stash gezogen, weil ich befürchtete, dass das vom Kontrast her sonst nicht so gut ist, weil das rosa Garn ist so ein Speckelgarn. Und es gibt dann, wenn du so kleine Einstrickmuster machst, kann es halt immer mal passieren oder wird dann auch relativ häufig passieren, dass ich halt so ein Speckel gerade vor dem grauen Hintergrund habe und ich befürchte, dass der Kontrast nicht hoch genug ist. Ja, und an der Stelle bin ich dann, wie gesagt, ins Wochenende weggefahren und habe es dann dabei belassen. Und jetzt wartet es weiter. Jetzt warten zwei kleine Ärmel und ein kleiner Körper, also ein kleiner Pullikörper auf mich. Ich habe auch schon eine Idee, also ich wollte so Wale wahrscheinlich oder sowas machen. Ich hatte da eine Anleitung gesehen, die hatte so Walmuster. Also die dritte Restwolle, die ich jetzt aus dem Stash gezogen habe, ist ein dunkelblau. Das passt dann, glaube ich, gut mit dem Rosa. Mhm. So der Plan. Muss dann nur noch umgesetzt werden. Und dann habe ich dadurch, dass ja jetzt tatsächlich schon so viel Zeit seit dem letzten Podcast vergangen ist, hier auch noch ein Projekt stehen, das ich die letzten Monate nicht berührt habe, aber immerhin am Anfang der Periode, über die wir jetzt reden. Und zwar ist das ein Spinnprojekt. Da habe ich nämlich während der Tour de Flies hin und wieder an der Castillonnaise weitergesponnen. Das ist das Bett, nee, Bett, naja, Nappkardé, also, ja doch, Kaden... Ein kadiertes Fluffwolle von einer lokalen Rasse, das ich hier vor ein paar Monaten, ich glaube Anfang des Jahres oder so, oder vielleicht Ende letzten Jahres, auf einem lokalen Spinnfest, Wollfest, so weder Spinn noch Strick, einfach ein Wollfest gekauft habe. Wie gesagt, lokale Rasse, ungefärbt. Ich werde die dreifädig verzwirnen. Hab die ersten beiden Spindellen schon voll und hab an der dritten bin ich ziemlich gut vorwärts gekommen. Es bleibt nicht mehr viel, also nur noch so eine Handvoll oder so, müsste ich mich jetzt mal wieder dran machen. Und dann muss ich halt noch verzwirnen. Aber steht hier als WIP, habe ich dran gearbeitet. Ja, siehst du. Seit Ende Mai. Ist doch was. Und das war's dann auch schon. Ja, siehst du. Katrin, was ist denn bei dir sonst im Leben passiert? Angeblich sage ich schon, anscheinend ja sehr viel. Ja, es war ja tatsächlich, also ich meine, zwischen Mitte Mai und Ende oder sagen wir Anfang Oktober eher richtiger, ist einfach sehr viel bei mir passiert. Es war wirklich viel los, deswegen habe ich vielleicht auch so wenig gestrickt. Also ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang, würde ich vermuten. Ich würde mit einem Punkt anfangen, den ich im Mai vergessen habe. Da habe ich, glaube ich, berichtet, dass ich angefangen habe, mir eine Hose zu nähen, basierend auf dem Schnittmuster, was ich letztes Jahr im November erstellt habe. Die Hose ist immer noch nicht weiter, als sie war. Aber ich hatte vergessen, euch in dem Zusammenhang die super coolen Nähvideos von Doris und Sue zu verlinken. Oh, ist auch schwierig zu sprechen. Doris und Sue arbeiten an einer Fachschule oder haben gearbeitet an einer Fachschule für Mode, Technik, Design, irgendwas. Und haben das Wissen, was sie im Rahmen dieser Schule weitervermitteln an angehende Schneiderinnen oder sowas oder Textiltechnikmenschen, keine Ahnung, auch in Videoform auf YouTube veröffentlicht und super toll erklärt, wie man eine Hose näht, wie man alles mögliche andere näht und wirklich Schritt für Schritt, worauf muss ich achten für Reißverschluss, für Hosentaschen, für, ich weiß nicht, für alle Elemente. Da schmeiße ich euch den Link in den Chat, in die Shownotes. Ich bin heute auch nicht mehr wirklich redefähig. Das hatte ich nur im Mai vergessen, weil das wollte ich in dem Zusammenhang erwähnen. Das hat mir sehr geholfen, weil ich habe halt ein Schnittmuster erstellt, aber natürlich keine Anleitung gehabt, wie ich eine Hose zu nähen habe. Und bei einer Recherche bin ich sehr schnell bei den beiden gelandet und die fand ich wirklich top, diese Videos. Also große, große Empfehlung für alle, die planen, sich Kleidungsstücke zu nähen. Guck da mal drauf. Genau. Und dann würde ich sagen, gibt es noch eine kurze Sache, die ich gut erwähnen kann. Ich war vor anderthalb Wochen mal wieder bei einer Podcast-Live-Aufzeichnung und zwar wieder beim Eat, Read, Sleep Podcast. Der wird ja hier vom NDR produziert und es gab wieder eine Aufnahmesession in Hamburg in der Fabrik. Und die Folge kommt diese oder nächste Woche, also gestern war sie nicht, vorgestern war sie nicht dabei, also wird sie nächste Woche Freitag rauskommen. Genau, da war ich bei der Aufnahme dabei, das war sehr nett, haben viel Spaß gehabt und ja, das war ein sehr, sehr lustiger Abend und mein Mann war das erste Mal dabei, der hört den Podcast inzwischen auch, war aber noch nie mit bei einer Live-Aufnahme. Ich hatte mir vorher ja schon mal zwei Live-Aufnahmen, hatte ich schon miterlebt und er war auch total begeistert und wir haben wirklich einen sehr lustigen Abend gehabt. Die Frauenquote war verhältnismäßig hoch und er meinte, boah, warum sind hier keine Männer? Das ist doch total witzig. Aber irgendwie offensichtlich scheint Lesen mehr Frauen als Männer anzusprechen. Ich weiß es nicht. Wir haben uns auf jeden Fall gut amüsiert. Und ja, was soll ich sagen? Dann kann ich über einen wundervollen Frankreich-Urlaub berichten, in dem ich dich sogar getroffen habe. Ja. Wir haben es in Anbetracht der Kürze der Zeit nicht geschafft, liebe Hörerschaft, euch einen Audioschnipsel aufzunehmen. Aber wir waren wirklich nur zusammen Abendessen und zwar mit Männern und Kind. Und insofern war jetzt nicht so die Gelegenheit, da auch noch drumherum ein Audio aufzunehmen. Julia musste arbeiten an dem Tag und irgendwann musste das Kind ins Bett und war einfach im Restaurant und davor und danach keine Ruhe, um irgendwo ein kurzes Audio aufzunehmen und nur zu sagen, hallo, schöne Grüße aus Toulouse, war uns dann irgendwie auch zu kurz. Man muss auch dazu sagen, ich glaube, ihr wart keine 24 Stunden in Toulouse, ne? 20. Ja. Also genau, wenn mein mathematisches Verständnis mich nicht täuscht, sind das weniger als 24. Ja, definitiv. Es war kein wirklich langer Aufenthalt, das stimmt. Vielleicht kurz zu unserem Frankreich-Urlaub, der ein ganz, ganz toller Urlaub war. Also wir hatten eigentlich für dieses Jahr ganz viel tolle Pläne Richtung Alpen und überhaupt. Und mein Mann wollte ganz viel krasses Laufprogramm unterbringen. Und dann hat er sich, das habe ich, glaube ich, im Mai erzählt, Ende Januar am Meniskus verletzt. Und damit waren all diese wirklich anspruchsvollen und ambitionierten Laufpläne leider in der Tonne für dieses Jahr. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn wir keinen sehr sportlichen Urlaub planen können, wir haben dann sicherheitshalber auch mal keinen Wanderurlaub geplant, der wäre jetzt durchaus drin gewesen mit dem Knie, aber das wussten wir im Vorfeld nicht und haben gesagt, dann machen wir was, was wir sonst wahrscheinlich nicht machen, weil wir so viel Wander- und sonstige Pläne haben und haben gesagt, wir machen nochmal eine kleine Frankreich-Reise und besuchen Freunde und Verwandte. Und ja, so hat sich das ergeben und sind wir tatsächlich knapp 2 Wochen oder ungefähr ziemlich genau 2 Wochen mit der Bahn, mit Interrail durch Frankreich gereist. Also wir haben gestartet mit einem Flug nach Genf, einfach weil Hamburg-Genf dann doch per Bahn irgendwie relativ lange dauert und sehr umständlich ist. Und dann haben wir dort gestartet, ja, Genf ist Schweiz, aber die ersten Freunde wohnen quasi 5 Kilometer außerhalb von Genf auf der französischen Seite. Insofern haben wir wirklich in Frankreich angefangen, auch wenn wir erstmal in die Schweiz geflogen sind. Und da haben wir besucht meine Austauschpartnerin aus der Schulzeit. Wir haben dann festgestellt, dass wir dieses Jahr 30-jähriges Kennenlernen feiern durften. Das fanden wir beide ziemlich cool, dass wir immer noch in Kontakt sind und uns immer noch gut verstehen. Und ja, das war super nett. Wir haben dann in ihrem Fotoalbum Bilder rausgesucht. Meine Mutter hat mir von zu Hause auch noch Fotos aus dem Fotoalbum abfotografiert. Und dann haben wir sehr in Erinnerungen geschwelgt und das war echt cool und wir haben uns damals wirklich, wir waren ein Herz und eine Seele, obwohl wir uns ja wirklich so gut wie gar nicht kannten und das hat bis heute gehalten und da bin ich echt total glücklich drüber und es war wunderschön und wir hatten ein echt tolles Wochenende mit denen. Es war ein Hauch zu heiß für meinen Geschmack, also wir haben dann wirklich die Mehrheit der Zeit im Garten im Schatten verbracht, weil es einfach sonst nicht viel ging. Wir waren auf dem Markt sogar samstags und sonntags, also sehr zu meiner großen Freude und ich durfte Artischocken mir wünschen. Ich liebe Artischocken. Also nicht die, die man so kennt von nicht eingelegt auf der Pizza. Nicht eingelegt auf der Pizza, sondern richtig als Gemüse, sodass man die Die sind dann auch deutlich größer als die Dinger, die man auf der Pizza kennt. Und man kocht die und dann rupft man die Blätter einzeln. Es ist nicht viel dran an so einer Artischocke, aber es ist, ich finde das lecker. Ich verbinde das mit ganz viel Kindheitserinnerungen aus unseren Frankreich-Urlauben in meiner Kindheit. Und das ist für mich einfach totales Wohlfühlessen. Und ja, dann waren wir auf diesem Markt und ich habe Artischocken gesehen und gefragt, ist es okay, wenn wir Artischocken mitnehmen und können wir morgen irgendwie Artischocken kochen? Und dann so, wie? Ich so, ich liebe das. Ja, klar können wir das machen, gar kein Problem. Und dann habe ich Artischocken bekommen und war mega glücklich. Die sind ja an sich auch nicht schwer zu kochen. Es nee, ist du musst einfach nur blöd zu essen und du brauchst viele davon. Ja, du brauchst im Prinzip für jeden eine, also als Vorspeise oder so ist das schon ganz cool, aber es ist halt ein umständliches Essen und man produziert sehr viel Biomüll, ja, weil man irgendwie halt den Großteil dessen nicht essen kann, aber mich hat das sehr glücklich gemacht. Und ich muss sagen, in meiner Wurmkiste, also wir machen halt auch hin und wieder mal Artischocken, weil ich liebe die auch unheimlich und wir eigentlich alle. Wenn man dann so eine Portion Artischocken in die Wurmkiste tut, das bleibt schon auch lange da drin. Also die Würmer stehen da nicht so drauf. Also ist euer Biomüll, ne? Ja, wir haben halt so einen Komposter in der Küche. Eine Wurmkiste heißt das dann. Genau. Ja, und dann sind wir von dort dann tatsächlich auf die Bahn umgestiegen. Wir hatten uns Interrail-Tickets besorgt. Und zwar gibt es Interrail mittlerweile auch für Leute über 27. Und wir sind aber schon froh, dass wir nicht so alt sind, dass wir schon wieder in die Seniorenermäßigung gefallen sind. Das hätte uns dann doch irgendwie merkwürdig sich angefühlt. Wir waren schon ganz froh, dass wir nur den normalen Erwachsenenpreis hatten. Das andere wäre natürlich günstiger gewesen, aber auch so war es jetzt nicht mega teuer. Und wir haben uns dann für die Option 6 Reisetage innerhalb von 30 Tagen entschieden und mussten dann zusätzlich zu diesem Preis, zu diesem Festpreis für die 6 Reisetage noch Reservierungen für die reservierungspflichtigen Züge buchen. Und das war aber insgesamt, ich glaube, wir sind zu zweit bei irgendwie knapp 600 Euro ausgestiegen. Wenn ich überlege, wir hätten alternativen Auto buchen, Sprit und Autobahngebühren zahlen müssen, wären wir nicht günstiger weggekommen. Und Autobahngebühren in Frankreich sind echt happig. Ja, Teil. Und vor allem, also man ist ja auch nicht schneller mit dem Auto. Das muss man ja ganz klar sagen. Man ist ja mit diesem TGV auch einfach unglaublich schnell. Ich wollte gleich fragen, welche Strecken habt ihr denn gemacht? Weil in Frankreich kommt es ja wirklich unglaublich darauf an, welche Stadt du möchtest. Die komplizierteste war tatsächlich, von Genf zu euch zu kommen. Oder dann, ne, das war halt wirklich schon relativ lang. Weil wir mussten tatsächlich das erste Stück von Genf nach Lyon, sind wir mit einem Regionalzug gefahren. Das hat ein bisschen gedauert. Und dann sind wir von Lyon bis Toulouse, bis Carcassonne gefahren. Das hat auch noch mal relativ lange gedauert, weil der auch noch sehr oft gehalten hat auf der Strecke. Genau, dann sind wir also von Genf nach Carcassonne. Da wollte mein Mann sehr gerne hin und ich war da irgendwie einmal als 15-Jährige mit meinen Eltern auf so einem Zwischenstopp. Sehr beeindruckende Stadt. Was wir dann festgestellt haben, wir als große Spielefreaks, wir sind montags in Carcassonne angekommen und samstags und sonntags, also genau das Wochenende vorher, hätte es in Carcassonne ein großes Spielefestival gegeben rund um das Spiel Carcassonne. Mit Events in dieser ganzen befestigten Stadt und also wirklich, ne, Gewinnspiele, Spielemöglichkeiten, Treffen mit dem Verlag und ich weiß nicht was alles. Und ich habe das dann, als wir dann in Carcassonne ankamen, überlegt, was machen wir denn heute so genau? Weil wir haben uns tatsächlich kein Sightseeing-Programm im Vorfeld überlegt, dafür fehlte die Zeit und wir gehen einfach ganz entspannt los. Und haben dann gesehen, okay, wir haben gestern und vorgestern hier das Carcassonne-Festival verpasst. Haben uns kurz irgendwo hingebissen und dann gesagt, ist auch egal, wir machen es jetzt trotzdem einen schönen Nachmittag. Machen Sie das regelmäßig? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, egal, wir haben es verpasst, aber es war trotzdem ein sehr schöner Nachmittag in Carcassonne, in dieser Altstadt, die ja dann wirklich, ne, es lebt ja von diesen alten Befestigungsmauern und es ist schon relativ touristisch, muss man ganz klar sagen. Trotzdem hatten wir da echt einen schönen Nachmittag und in der Woche ist es wahrscheinlich auch nicht so voll, ne? Weil wenn du da auf ein Wochenende oder in den Ferien hinfährst, ja, also, ist es unerträglich zum Teil. Ja. Nein, also es war schon auch voll, aber es war nicht unglaublich voll, aber man merkte das dann schon. Und wir haben dann beschlossen, wir essen in der normalen Stadt und nicht in dieser Altstadt, in der Cité. Einfach weil es da eigentlich nur Cassoulet zu essen gab und das ist jetzt Nein. gefühlt an jedem Restaurant Cassoulet. Also ich war schon ein paar Mal in Carcassonne und ich glaube, ich bin noch nie außerhalb der Cité irgendwo gewesen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wir das Gefühl, es gab nur Cassoulet. Und also für alle, die das nicht kennen, das ist ein Essen aus großen, dicken, weißen Bohnen und ganz viel fettem Fleisch. Das schmeckt lecker, wenn man sowas mag. Aber ich finde, es ist bei knapp 30 Grad Außentemperatur kein geeignetes Abendessen. Und war uns einfach nicht nach. Und dann haben wir gesagt, nee, wir haben wirklich nichts gefunden, was alternativ gewesen wäre. An jedem Restaurant gab es eigentlich nur Cassoulet oder so mit Käse überbackener Toast oder so, wo ich dachte, ey, komm, aber kein Croque Monsieur. Also es war irgendwie so, die Alternativen waren nicht wirklich einladend. Und dann haben wir beschlossen, nein, das tun wir nicht. Und dann sind wir halt zum Abendessen wieder in die normale Innenstadt gegangen, näher ans Hotel und haben dann da einfach Pizza gegessen, haben sehr entspannt noch draußen gesessen und hatten da auch ein echt nettes Hotel. Da habe ich dann festgestellt, dass ich das Ladegerät für mein Handy bei den Freunden in Genf liegen gelassen hatte. Hab mir dann, also hab mal an der Hotelrezeption gefragt, ob sie gegebenenfalls zufällig ein Leihgerät hätten. Meinen sie, ja, wir haben hier diverse Reste, die anderen, die bisherige Gäste vergessen haben. Kommen Sie mal runter, gucken Sie mal in die Kiste, da war dann ein passendes bei. Und dann habe ich mir am nächsten Morgen in so einem Handyladen erstmal ein neues Ladekabel gekauft, weil ich dachte, ich komme nicht weit in anderthalb Wochen Urlaub, wenn meine Fahrkarte auf dem Handy ist und alles andere, wenn ich mein Handy nicht laden kann. Und dann habe ich mir also ein neues Handy-Ladekabel gekauft. Kleine Randbemerkung, mittlerweile ist es ein Firmenhandy, haben mir die Kollegen gesagt, dein Handy ist zu alt, du brauchst jetzt ein neues. Also habe ich mir jetzt ungefähr für 3 Wochen ein neues Kabel gekauft. Super, das hat sich voll gelohnt. Das andere ist immer noch in Genf. Also dann sind wir also weiter von Carcassonne. Am nächsten Morgen oder nächsten Mittag wollten wir dann nach Toulouse weiterfahren und waren noch ein bisschen in der Stadt unterwegs und dachten, ach komm, haben uns mit dem Picknick da noch an den Canal du Midi gesetzt und wollten nur schon mal am Bahnhof die Fahrkarte holen, weil für die Strecke Carcassonne-Toulouse hatten wir keinen Reisetag eingeplant, weil die so kurz ist, dass sich das finanziell nicht gelohnt hätte. Und die haben wir dann einfach so bezahlt, sind also schon mal zum Bahnhof, um uns das Ticket zu holen, stehen an dem Ticketautomaten und stellen fest, der Zug, den wir nehmen wollten, fällt aus. Wir könnten eine Stunde früher fahren, sprich in knapp 30 Minuten oder eine Stunde später oder anderthalb Stunden später. Und dann haben wir gesagt, okay, es regnet gerade sowieso. Unser Hotel ist 7 Minuten zu Fuß vom Bahnhof. Wir kriegen den Zug in 30 Minuten. Haben also diese Tickets gebucht, sind wups zurück zum Hotel mit dem Koffer wieder zum Bahnhof und haben den Zug gekriegt. Das war sehr lustig. So, okay, wir haben jetzt 30 Minuten, dann los. Kleiner Schreck und dann waren wir in Toulouse, haben da ein kleines Apartment gehabt, was uns Julia vermittelt hatte über einen Freund und sind da ein bisschen rumgelaufen, es hat aber auch ein bisschen geregnet, also sind wir nicht doll rumgelaufen und haben dann abends nett alle zusammen Abend gegessen und am nächsten Tag haben wir noch ein bisschen Sightseeing gemacht und sind mittags wieder zum Bahnhof und sind weitergefahren nach Bordeaux. Da wohnt eine Tante von mir, die irgendwann mal ausgewandert ist in den 60ern und haben die besucht. Und da haben wir auch ein bisschen Sightseeing gemacht, haben sehr, sehr coole Kunst gesehen. Da gibt es ein Kunstmuseum, was in so einem ehemaligen Lagerhaus untergebracht ist, wo immer in der Regel Installationen sind, wo die Künstler sich auch von dem Ort inspirieren lassen und quasi nicht irgendein Kunstwerk schaffen, was dann da reingestellt wird, sondern das Kunstwerk bezieht quasi die Architektur mit ein. Das ist ziemlich cool. Das heißt, CAPC heißt das Museum. Ich schreibe das nochmal kurz auf, dass ich das gleich vielleicht, wo ist meine Maus, dass ich gleich den Link euch da noch rein tue. Und da war diesmal Kunst drin, die aus Schnüren bestanden, also wirklich Seile, die explizit für dieses Kunstprojekt gemacht wurden, auf einer Reeperbahn, also ne, Reeperbahn macht ja, auf einer Reeperbahn werden Seile gemacht, auf einer französischen Reeperbahn wurden diese Seile explizit für dieses Kunstprojekt erstellt, mit Indigo gefärbt, weil die irgendwie sowas, den Gedanken von Wasser und fallendem Wasser darstellen sollten. Dann hingen also diese Vorhänge aus blauen Kordeln überall in diesem Lagerhaus, das sah richtig, richtig cool aus und an 2 Stellen ist auch Wasser darunter gelaufen, damit es wirklich auch tropft. Also das hat uns sehr, sehr geflasht. Das Gebäude ist einfach toll. Und ich habe als Kind oder als Jugendliche da auch schon mal eine Ausstellung gesehen. Die war damals auch mega beeindruckend. Und deswegen, ich mag das Gebäude sehr. Und was auch echt cool war, in Bordeaux gibt es, das ist nicht ganz so cool, noch aus der Nazi-Zeit einen alten U-Boot-Bunker. So ein riesen U-Boot-Schuppen ist fast zu viel gesagt. Also eine riesige Anlage mit drei großen Becken, die sind noch da, wo man halt U-Boote drin verstecken und reparieren konnte und so. Das war früher noch größer und das wird mittlerweile für Kunstprojekte genutzt und gerade ist da eine Installation drin, die Bilder von Dalí beziehungsweise von Gaudí projiziert und dazu gibt's Musik und man steht also wirklich im Dunkeln und um einen rum ist, man steht quasi mitten in diesen Gemälden drin. Das ist mega beeindruckend, vor allem dann diese dunkle Atmosphäre, das Wasser, was da noch so um einen rumschwappt. Und krass war die Intro-Szene, weil da sieht es tatsächlich so aus, als würde das Tor aufgehen und ein U-Boot reinfahren. Das ist, und dazu die Musik aus Das Boot. Also das war super spooky. Also ich stand da echt und dachte so, ich will hier raus. Das war ziemlich spooky. Sehr, sehr gut gemacht. Und dann haben sie aber das ganz schnell, dann war das waren ein paar Sekunden eigentlich nur, aber das war wirklich, man steht da und denkt so, nee, will ich jetzt nicht. Will ich mir auch nicht vorstellen. Und dann taucht man halt ab und Musik, Bilder von Dalí zu Musik von Pink Floyd, The Wall. Das ist eine ziemlich krasse Kombi, passt erstaunlich gut zusammen. Man durfte fotografieren, ich habe viel fotografiert. Ich werde euch auch einen Link zu meinen diversen Fotos, ich habe auf Flickr eine kleine Auswahl hochgeladen, mit in die Shownotes werfen. Dann habt ihr da einen kleinen Eindruck von, das war echt beeindruckend. Und ja, dann ging es noch weiter nach Paris. Da wohnt eine meiner Cousinen. Und da waren wir auch 3 Tage. Ne, ich werde jetzt ein bisschen schneller, sonst sind wir heute Abend nicht fertig mit Podcasten. Da haben wir auf jeden Fall auch sehr cool mitgenommen, die Journée du Patrimoine. Das sind irgendwie diese Tage des Denkmals, die in Deutschland so ein bisschen stiefmütterlich sind. Und in Frankreich ist das aber seit Jahren ein Event und eigentlich ist das ein europäisches Event. Ich habe das total verpasst. Wir hatten da irgendwas vor. Ich will jedes Jahr, weil das ist halt jedes Jahr und es sind immer ganz viele tolle Sachen, auch hier in Toulouse auch. Mhm. Und Ich komme da immer nicht zu. Jedes Jahr will ich da irgendwo hingehen und ständig haben wir an dem Wochenende was anderes vor. Ich weiß auch nicht. Also wir haben tatsächlich tolle Sachen in Paris gesehen. Man hätte sich schon ab 3 Wochen vorher Tickets für alle möglichen Dinge reservieren können, weil man da eben auch in Gebäude kommt, die sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Und wir hatten halt natürlich nichts reserviert, meine Cousine und ihre Familie auch nicht. Und dann sind wir einfach mal los und haben gesagt, wir gucken, wenn uns was begegnet, wo es keine langen Schlangen gibt, können wir ja reingehen. Und das Erste, wo wir morgens vorbeikamen, da stand dann so, ja, wenn du keine Reservierung hast und dich hier an die Schlange anstellst, dann kannst du mit 2 bis 3 Stunden Wartezeit rechnen. Daraufhin haben wir beschlossen, okay, wir stellen uns nicht an und sind dann einfach weiterspaziert. Und irgendwann kamen wir am Kulturministerium vorbei. Da haben wir nur 10 Minuten gestanden und waren dann im Kulturministerium. Das war mega spannend. Und dann waren wir noch in der alten Nationalbibliothek, also nicht der François Mitterrand, diese große neue direkt an der Seine, sondern das alte Gebäude, was dann halt wirklich, ne, so altes Holz und Decken hoch und riesen, diese alten Lesesäle und der eine davon ist wirklich auch nur in dem Kontext zu besichtigen und geöffnet, der andere ist sonst auch in Benutzung und viel von Studis genutzt, aber der eine Saal ist halt sonst geschlossen und das war auch super toll, total beeindruckend und da hatten wir richtig einen schönen Nachmittag, haben einen ewig langen Spaziergang quasi durch Paris gemacht und danach haben wir das Sightseeing-Programm ein bisschen zurückgefahren, dann sind wir noch in die Bretagne gefahren, nach Rennes und haben da noch jemanden besucht, den ich aus meinem Auslandsstudium kenne, der aus der Bretagne kommt und den haben wir besucht und da wurde das Wetter dann auch kälter und schlechter. Also wir haben mit 30 Grad angefangen. Im Rennen waren wir dann eher bei so 15 bis 18 und ein bisschen Regen. Aber wir sind nicht wirklich nass geworden zum Glück, weil wir es irgendwie geschafft haben, immer drinnen zu sein, wenn es geregnet hat. Und da haben wir noch einen Tagesausflug nach Saint-Malo gemacht, was ja auch nochmal so eine alte, befestigte Stadt direkt am Meer ist. Auch wunderschön, auch mega touristisch. Und wir haben es geschafft, in 2,5 Tagen, lass mich kurz überlegen, 4-mal Crepe zu essen oder vielmehr Galette. Also das war wirklich so, wir sind mittags immer Crepe essen gegangen und haben dann abends auch noch einmal Crepe gegessen. Also wirklich so, okay, wir sind in der Bretagne, wir müssen jetzt Crepe essen. Das war sehr cool. Weil du sagst, sowohl Carcassonne als auch Saint-Malo ist super touristisch. Es gibt ja im Moment auch eine ganz, ganz große Diskussion, Debatte drüber hier in Frankreich, dass viele Orte so überlaufen sind, dass da einige Kommunen auch überlegen, Restriktionen zu setzen, wie viele Leute überhaupt in die Stadt dürfen oder so. Also jetzt nicht in Saint-Malo, weiß ich nicht, wie es ist, aber es gibt halt doch eine ganze Menge solcher kleinen Orte, die dann einfach super schnell überlaufen sind, weil es ursprünglich einfach nur Dörfer sind. Ja, klar. Und du hast, aber du siehst halt auch alle Infrastruktur, die es da gibt, ist halt auch darauf ausgerichtet. Du hast Geschäfte, die Souvenirs für Touristen anbieten und du hast Restaurants, die Essen für Touristen anbieten. Viel mehr gibt es dann aber auch eigentlich nicht und das ist schon so ein bisschen schade. Ja, keine Ahnung. Und vielleicht erzählst du zwischendurch noch was, dann mache ich hier nicht so einen ewigen Monolog. Ich könnte nämlich noch mehr Geschichten erzählen, weil ich habe noch mehr erlebt. Ist ja nicht so, als wäre das alles, was ich gemacht hätte. Ja, ich gucke gerade auf meine Liste und überlege, wie ich das wohl sinnvoll sortiere. wir können ja erstmal ein bisschen Urlaub machen vielleicht. Ja. Ich war im Juni für ein Wochenende in Florenz. Also ich muss mal ganz kurz ein bisschen ausholen. Ich halte es kurz. Wir hatten Tickets für Jamiroquai für Anfang September hier in Frankreich. Ich glaube Orange oder so. Nee. Naja, jedenfalls nicht weit von hier. Paar Stunden, vielleicht 2-3 Stunden mit dem Auto. Die hatten wir gekauft und ein paar Tage später haben wir dann für dasselbe Wochenende eine Einladung für eine Hochzeit bekommen. Du bist wieder auf stumm, Katrin, ich höre dich nicht. Das hast du erzählt, das erinnere ich, wollte ich sagen. Ja, aber noch nicht hier im Podcast. Nee, nicht das im Podcast, unmöglich. Das hast du mir aber irgendwie zwischendurch mal erzählt. Das kann sein, weil es war halt Jamiroquai. Und ja, wie gesagt, also da konnten wir dann nichts machen, weil wenn man zu so einer Hochzeit eingeladen ist und das sind auch gute Freunde, da sagt man halt nicht, sorry, aber ich habe Konzertkarten, ich kann nicht. Dann haben wir also wohl wieder übel in den sauren Apfel gebissen und das war ursprünglich nur eine Tour mit 3 Konzerten, die dann irgendwann auf 6 Konzerte ergänzt wurde. Und es zeigte sich aber relativ schnell, dass der Gute von Frankreich direkt nach Italien weiterfährt. Da war ein großes Festival direkt am Strand. Ich bin ja geografisch, also was meine Geografiekenntnisse angeht, eine absolute Niete. Und als dann mein Freund sagte, ja, der ist in, also der Jamiroquai, der macht auch ein Konzert in Florenz am Strand, da hat natürlich bei mir überhaupt keine Alarmglocke geklingelt, weil Florenz ist nicht am Strand. Florenz war einfach nur die nächstgrößere Stadt. Also wir haben dann. Ich würde sagen. Er ist der halbe Italiener, oder? Ja, aber er neigt halt auch zu Übertreibungen und dergleichen. Und so nach und nach kam dann raus, dass es gar nicht Florenz ist, sondern eine andere Stadt. Und dass das auch so eine Stunde mit dem Auto, eine und eine Viertelstunde mit dem Auto sind, wenn alles gut läuft. War das natürlich auch ein Riesenfestival. Und Jamiroquai zieht ja an sich auch schon unglaublich viele Leute an. Da war also ganz schwierig hinzukommen. Wir haben gut 1,5 Stunden mit dem Auto gebraucht und dann mussten wir auch noch 15 Minuten zu Fuß laufen, weil einfach es ging nichts mehr. Das Konzert war richtig cool. Also, wie gesagt, am Strand mit Sonnenuntergang, also vom Timing her perfekt und ich muss sagen, ich habe ihn noch nie live gesehen. Mein Freund schon mehrfach, er ist da richtig Fan, also Hardcore-Fan. Wir hatten auch so Tickets direkt vor der Bühne. Also, wir hatten so einen Bereich abgegrenzt. Wir hätten letztendlich sogar Mathilde mitnehmen können. Also die Geschichte geht eigentlich noch ganz anders. Wir sind nach Florenz gefahren und waren halt davon ausgegangen, dass wir die Kleine nicht mitnehmen können. Und meine Oma war zufällig in der gleichen Zeitspanne auch in Italien unterwegs. Also ist sie dann von Venedig, weil da waren sie vorher, von Venedig rübergefahren nach Florenz, was ja schon auch ein bisschen Strecke ist. Und die haben dann sozusagen auf die Kleine aufgepasst, den Abend. Wie schön. Und wir haben uns dann noch einen netten Tag gemacht, den nächsten Tag. Und waren dann halt auf so einem Konzert. Aber es war schon richtig cool. Und ja, letztendlich, weil wir, wie gesagt, in so einem speziellen Bereich waren, wo die Tickets dann auch ein bisschen mehr kosten, muss man dazu sagen. Aber wir waren halt direkt vor der Bühne ohne Gedränge. Also die haben letztendlich den Bereich vor der Bühne zweigeteilt. Auf der einen Seite war die normale Menge Menschen und auf der anderen Seite nur die Hälfte. Dafür war das Ticket dann dementsprechend teurer, aber da waren tatsächlich auch Familien mit Kindern. Also wir haben uns hinterher richtig geärgert, weil die Kleine mag ja auch sehr gerne Musik und wir haben sie auch schon zu Konzerten mitgenommen und so, also natürlich mit Kopfhörern und allem dann. Und da haben wir uns dann in den Allerwertesten gebissen. Ich glaube, sie wird es noch nicht so schnell vermissen, wenn sie irgendwann sagt, oh toll, ihr wart auf dem Jamiroquai-Konzert und habt mich nicht mitgenommen. Wer weiß, ob es den bis dahin noch gibt. Genau, das ist dann die andere Frage. Aber wenn ihr Papa das dauernd hört, wird sie es irgendwann auch zumindest mal hören und sagen, ich hätte die Chance gehabt, das noch mitzukriegen, so ungefähr. Ja, es ist vor allen Dingen natürlich auch für meinen Freund, also dadurch, dass er halt so Fan ist. Er hätte das ihr schon gerne gezeigt. Mhm. So. Ja, die Frage ist aber dann immer, wie viel kriegst du als Dreijährige wirklich mit davon? Ja, klar. Ich weiß. Das, das ist, das ist, naja, das ist für die Eltern. Für das spätere Ich zu wissen, ich war da. Ja, wahrscheinlich. Das war also Florenz. Ansonsten haben wir Sightseeing-technisch gar nicht so viel mitgemacht. Wir haben nett gegessen. Das letzte Mal, als ich in Florenz war, war ich ja schwanger und durfte viele der Sachen dort vor Ort nicht essen, inklusive des großartigen Steaks, das mein Freund dann vor mir genüsslich verspeist hat. Und er hatte mir damals versprochen, ja, ja, wir kommen wieder und dann lade ich dich auf ein Steak ein. Das habe ich dann also dieses Mal bekommen. Sehr gut. Ja. Wo wir gerade beim Thema Essen sind, naja, das kann ich auch weglassen. Was war denn sonst noch los? Wir waren im Sommer, ja, wie mehr oder weniger üblich, an der Atlantikküste. Das war auch wieder ganz nett. Das war auch, wir hatten eigentlich gar nicht so einen heißen Sommer, muss ich gestehen. Also erträglich im Vergleich zu dem Jahr davor. Und das war dann so die Zeit, wo es endlich mal wieder schön wurde. Und das war ganz nett, dass wir das dann so am Meer verbracht haben. Das war mit der ganzen Familie, also mit der ganzen Familie, mit meinem Freund und den beiden Großen und der Kleinen. Und die Woche drauf hatte ich dann tatsächlich so richtig Urlaub. Da bin ich nämlich mit einer Freundin nach Bilbao gefahren. Und zwar ohne den ganzen Anhang. Die sind dann alle fleißig nach Italien zur Familie gefahren. Also mein Freund hat dann seinen Bruder und seinen Vater noch mitgenommen. Die haben richtigen Familienausflug gemacht, aber auch irgendwie eine Familienfeier oder irgendwas. Und ich habe mir so richtig Entspannungs- und Kulturprogramm gegönnt. Schön. Also letztendlich waren es nur 5 Tage. Aber ich wollte schon seit Jahren immer mal in das Guggenheim-Museum in Bilbao. Das ist ja letztendlich gar nicht so weit weg. Es sind 3,5-4 Stunden mit dem Auto von hier. Und es hat halt irgendwie nie geklappt. Ich war ja schon häufiger so auf der Ecke zwischen San Sebastian und und Bilbao. Und trotzdem bin ich da nie hingekommen. Und jetzt endlich. Ich fand es ein bisschen schade. Ich habe halt kein Glück mit der Auswahl der Ausstellung gehabt. Die wechseln ja relativ häufig dort. Und da war jetzt, also wir haben uns natürlich schon auch Ausstellungen angeguckt und es waren ein paar nette Überraschungen dabei, aber es war jetzt nichts so Großes, wo ich von vornherein gesagt hätte, hey, das muss ich unbedingt mal gesehen haben. Aber schon allein das Gebäude an sich ist halt beeindruckend. Das ist, ich habe gestern irgendeinen Podcast gehört, wo das erwähnt wurde. Ach, eine der letzten 99PI-Folgen, die über die Sydney Opera, wird das Guggenheim-Museum in Bilbao erwähnt. Vielleicht können wir bei der Gelegenheit auch kurz Podcast-Tipps einstreuen. Die habe ich überhaupt nicht aufgeschrieben, weil da hatte ich keine Zeit zu. Ich hatte noch einen Videotipp, da stand drin, ist online bis Ende Mai. Genau, den habe ich dann gleich wieder rausgestrichen. Dieses Jahr oder nächstes Jahr? Letztes Jahr. Ich habe es dann wieder gelöscht. Es ging um Schäfer in Ausbildung, es war irgendwie auf Arte. Die habe ich gesehen, die ist bei uns in der Spinngruppe auch rumgegangen. Genau, und ich meine, die wäre, also kann sein, dass es bis nächstes Jahr war, dann habe ich sie gerade versehentlich gelöscht, aber ich meine, es hätte 23 dran gestanden. Aber bis Mai? Naja. Keine Ahnung. Ich dachte, ich hätte die später gesehen, aber vielleicht war es auch eine andere. Egal, sorry. Also ja, einen Tag in Bilbao direkt und also wir hatten eine Wohnung gemietet, so ein bisschen außerhalb in einem der Vororte, aber direkt an der Hafeneinfahrt letztendlich. Mhm. Also mehr oder weniger direkt an der Küste. Waren dann auch abends, nachmittags häufiger am Strand, aber wirklich ganz entspannt. Und ja, es hat mir richtig gut getan. Vor allen Dingen war das auch die Woche, wo das hier in Toulouse tatsächlich so richtig heiß war, wo die Temperaturen auf 43 Grad hochgegangen sind. So. Das heißt, dann hier kann die kühl, wenn auch die Nachttemperaturen zum Beispiel... Hundstage. Sagt man, gibt es das auf Deutsch? Das gibt es auf Deutsch, das heißt Hundstage. Okay. Das kennen nicht so viele, weil es in Deutschland es wird aber auch in Deutschland weiß, heiß zu den Hundstagen, aber den Begriff gibt es. Also es ist hier in Frankreich keine feste Zeit im Jahr. Also es kann mal früh, mal spät im Jahr sein. Das ist einfach nur, die nennen das Canicule, in dem Moment, wo die Nachttemperaturen nicht mehr absinken und also nicht mehr, ich weiß nicht, wo die Grenze ist, ob das 25 oder 30 Grad sind, aber wo es nachts sozusagen nicht mehr so weit runterkühlt, dass du dich erfrischen kannst. Ja, ich recherchiere mal gerade, aber den Begriff Hundstage gibt es auch auf Deutsch. Rede weiter, ich finde das raus. Also das war halt die Woche, wo es in Toulouse wirklich unerträglich war. Von daher war ich sehr, sehr glücklich, dass ich nicht da war. Ich hatte, kleine Anekdote am Rande, einen Kollegen, der mir dann in der Woche drauf erzählte, er hätte sich tatsächlich für eine Nacht einfach mal zwischendurch ein Hotelzimmer gemietet, weil er eine Klimaanlage brauchte, damit er überhaupt schlafen kann. Also von daher, das lag ganz günstig. Da hatte ich wirklich Glück. Das war es soweit mit Urlauben. Ich habe dieses Jahr oder dieses Sommer... Also ich habe rausgefunden, La Canicule, die Hundstage. Okay. Ohne weitere Beschreibung. Also ich habe jetzt bei dict.leo.org geschaut. Ja, okay. An Französisch steht dran, Période la plus chaude de l'été allant de fin juillet à fin août. Also, ja, Canicule kann man auch schon mal früher haben. Die wärmste Periode des Jahres, die heißeste Periode des Jahres, um genau zu sein, von Ende Juli bis Ende August. Und auf Deutsch steht dran die Hundstage. Ja, okay. Wie gesagt, für mich ist das nicht so klar umrissen von der Zeit her. Für mich ist das, also es wird hier dann auch immer vor der Canicule gewarnt, wenn, also auch mit Radiodurchsagen und solchen Geschichten und Aushängen, wenn die Temperaturen nachts nicht mehr runtergehen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, relativ viel Musik und Konzerte dieses Jahr. Neben Jamiroquai, es gibt hier einmal im Jahr immer Rio Loco, nennt sich das. Das ist so ein, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ein Weltmusikfestival. Normalerweise gibt es ein Land oder ein Thema, das bestimmt jedes Jahr. Dieses Jahr war es relativ gemischt, keine Ahnung warum. Also es war wirklich, sie hatten das, glaube ich, auch Mundo Mix oder so genannt. Da waren wir relativ viel, fast jeden Tag. Das ist von uns aus 5 Minuten zu Fuß. Das ist auf der anderen Seite der Garonne, Rigide Filtre, weißt du, da wo die große Wiese ist, wo die auch immer alle möglichen Veranstaltungen machen. Und das ist relativ familial. Da gibt es auch... Familiär? Ja. Familial ist Französisch. Dachte ich gerade, irgendwas stimmt nicht. Ich habe dich verstanden, aber es klang komisch. Ja, relativ familiär. Also es gibt nachmittags auch häufig Programm für Kinder, sei es jetzt Theater oder solche Geschichten. Das ist eigentlich ganz nett und auch sehr weitläufig. Und man kann dann sozusagen selbst bestimmen, wie laut man das haben möchte, indem man dichter rangeht an die Bühne oder weiter weg. Mhm. Und da sind auch echt viele Kinder. Und da waren wir dann auch mit der Kleinen. Dann gab es noch das Rose Festival. Das ist ja ein bisschen weiter außerhalb. Ja, das waren so klassische Mainstream-Sachen, würde ich jetzt mal sagen. Da war ich auch nur einen Abend und auch nur, weil ein Ticket übrig war, sozusagen. Tickets übrig, Ja, da hatte jemand, der konnte dann letztendlich doch nicht, weil von außerhalb und das Auto kaputt ging. Und dann bin ich halt mitgegangen. Ja. Aber dann auch schon relativ spät und es war jetzt auch nicht so der Knaller. Also das Highlight an diesem Abend war für mich eigentlich die Zuckerwatte. Okay, das ist schon viel. Wenn beim Konzert die Highlight das die Zuckerwatte ist und du nicht 5 Jahre alt bist. Ich mag Zuckerwatte wirklich gerne, muss ich dazu sagen. Ja, trotzdem. Also nein, dann war das nicht dein Konzert. Das Einzige, was mich an dem Abend wirklich gereizt hat, war Angèle. Und Angèle hatte schon angefangen zu spielen, bis wir ankamen. Genau. Und dann hatten wir noch ein Konzert, das hingegen war sehr cool. Ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland überhaupt bekannt ist. M. Mathieu Adit heißt der, glaube ich, voll ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung. Kommt schon aus einer Musikerfamilie und das ist wirklich ein in gewisser Weise Ausnahmetalent. Der spielt unglaublich viele Instrumente. kann die gefühlt auch wie so ein Klapperkastenmann alle gleichzeitig auf der Bühne spielen. Mhm. Ich habe den einmal gesehen auf einem Festival in Albi vor Jahren und jetzt hatten wir halt so ein Konzert hier vor Ort. Und ja, es ist französisch, aber wirklich eingängige Musik, eingängige Melodien und er ist einfach an sich ein Performer. Mhm. Cool. Und das war schon richtig, das war gut. Das hat mir sehr gefallen. Das erinnert mich an ein Konzert, was ich noch nicht mal aufgeschrieben habe, wo ich im Juli war. Jacob Collier oder Collier, keine Ahnung. Das sagt mir irgendwas. Ist ein Engländer. Da bin ich drauf gekommen, weil die Moni, die... Ach, ich habe schon wieder meinen Knopflauf vergessen. Okay. Oh nein. Oh, Julia, nein. Da bin ich irgendwie über Moni drauf gekommen, also sprich Frau Fieberthermometer, nein, Fieberthermometer, nicht Fieberthermometer. Das Fieberthermometer gibt es aber auch nicht mehr, oder? Nee, ich fürchte, Moni ist irgendwie im Podcast Winterschlaf. Es gibt auch keinen Fotopodcast von ihr. Insofern ist sie, glaube ich, aus dem Podcast-Geschäft ein bisschen raus. Aber ich habe noch immer wieder ein bisschen Kontakt zu ihr, weil wir uns auch mal auf Fotoveranstaltungen treffen. Aber ich glaube, Podcasten ist gerade irgendwie bei ihr nicht so drin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das eine Empfehlung von Moni. Und dieser junge Mann kommt aus England, aus einer Musikerfamilie, ist mega musikalisch. Der ist, glaube ich, maximal 30. Der spielt auch gefühlt alle Instrumente. Und ich glaube, ich habe den mal bei, Mist, wie heißt denn das? Tiny Desk gehört. Ich habe keine Ahnung. Sorry. Auf jeden Fall, was besonders cool ist, was der macht aus seinem Publikum einen Chor. Okay. Und der teilt das Publikum in drei oder vier Gruppen ein und dann dirigiert der und schafft es, dass dieses Publikum mehrstimmig Töne singt. Das klingt unfassbar. Ich habe dafür den Geburtstag meines Vaters ausfallen lassen, weil das Konzert war am Geburtstag meines Vaters hier in Hamburg und ich bin nicht 400 Kilometer zu meinem Vater gefahren, also gut, auch unter der Woche, da war das eine ganz gute Ausrede, aber wir waren stattdessen hier im Stadtpark im Open Air und haben uns dieses Konzert angehört und das war wirklich ein Erlebnis, weil du stehst da drin und dann steht der vorne und dirigiert, die eine Gruppe geht ein bisschen höher, die andere geht ein bisschen runter und du singst einfach mehrstimmig und der dirigiert das so frei. Das ist völlig faszinierend. Wow. Richtig, richtig cool. Also der ist unglaublich musikalisch. Also es war auch ein totales Erlebnis. Also kann ich mich nur anschließen. Ticket war nicht ganz günstig für so, ich gehe mal eben mir einen Künstler anhören, den ich noch nie gesehen habe und den ich eigentlich auch nicht kenne. Und mal eben 50 Euro für den Abend fand ich jetzt so, aber es hat sich gelohnt. Es war wirklich ein Erlebnis. Soll ich weitererzählen? Mach doch einfach nochmal weiter. Dann mach nochmal weiter, noch mal ein bisschen mehr. Genau. Ja, irgendwas wollte ich zu Paris gerade noch sagen oder zu Frankreich. Ich weiß schon nicht mehr. Genau, nee, Fotos verlinke ich euch. Genau, und dann bin ich tatsächlich von Paris aus durchgefahren nach Leipzig. Paris-Leipzig per Bahn 7 Stunden. Geht erstaunlich fix. Okay. Weil es reservierungstechnisch nicht anders ging, mussten wir in Straßburg einmal umsteigen. Aber das lag nur daran, dass wir in dem Zugteil, der nach Frankfurt durchgefahren ist, keinen Platz bekommen haben, schon von Paris bis Straßburg. Insofern, aber das war dann ganz okay. Und dann war ich in Leipzig, weil wir dort das Weekly Pick Jahrestreffen hatten. Bin also quasi vom Urlaub zum Jahrestreffen weitergefahren. Das war auch total nett. Da machen wir einmal im Jahr, dass wir uns mit dieser Weekly Pick Gruppe treffen, zumindest mit allen, die Lust dazu haben. Wir waren diesmal so etwas über 15 mit 2, 3 angereisten Partnern, Partnerinnen und also irgendwie 16, 17 oder sowas. Und das war super nett. Wir haben freitags mit einem gemeinsamen Abendessen angefangen und samstags waren wir dann an so einem Lost Place zum Fotografieren, so ein ehemaliger Lokschuppen. Der aber nicht besonders abgesperrt ist und voller Graffiti. Da waren wir dann, haben uns samstags morgens so ein bisschen diesen morbiden Charme gegeben. Das war ganz spannend. Und für mittags hatten wir eine Führung im ehemaligen Stadtbad. Das ist, ich weiß nicht, kennst du hier in Hamburg das Holthusenbad, da an der Kellinghusenstraße? Das ist auch noch so ein 100 Jahre altes Schwimmbad. Ja, ich glaube, ich war da sogar schon mal drin. Das kann sein. Also ich bin da sehr gerne, weil ich das schön finde. Ich gehe da auch ganz gerne in die Sauna, weil das einfach total schön und hübsch gemacht ist. Das hat von innen ein großes Becken in der Mitte und dann so Bogengänge. Genau. Okay, ja, kenne ich. Genau, und dieses Bad in Leipzig sieht im Prinzip genauso aus. Okay. Sie kommen halt alle aus der... Es gibt mehrere in Deutschland, die wo sich wohl alle sehr, sehr ähnlich sind. Nur, dass das hier in Leipzig 2004 dicht gemacht wurde von der Bauaufsicht, weil es angeblich irgendwelche Baumängel gab, so nach dem Motto, das können wir jetzt nicht mehr für den Publikumsverkehr freigeben. Und das ist halt in der DDR-Zeit nicht besonders viel renoviert gehalten geworden. Und insofern war dann noch vieles tatsächlich im Originalzustand. Aber eben weil es nicht renoviert wurde, war dann irgendwann auch die Bausubstanz nicht mehr so top. Und dementsprechend ist es im Moment, steht es leer. Man kann es mit Führungen besichtigen. Und es gibt einen Teil davon, der von einer Eventagentur gemietet wird. Und die machen da so Veranstaltungen. Da ist so Dinner-Varieté-Kram. Es läuft da irgendwie im November oder so. Ganz, ganz beeindruckendes Gebäude. Von der Luft abgesehen, die so zwischen Saunaaufguss und total muffig geschwankt hat, je nachdem, wo man gerade war im Gebäude. Das war echt anstrengend. Danach habe ich mich sehr auf frische Luft gefreut. Aber ich überlege, in so einem Umfeld zu essen, das macht ja also der Teil riecht tatsächlich nicht so krass. Aber wir waren halt in den nicht so hergerichteten Teilen. Und die waren tatsächlich so, dass irgendwann so, ne, es kam abwechselnd irgendwie Saunaaufguss oder muffig. Also es war so nicht so super sexy, aber also fotografisch natürlich sehr schön, auch sehr morbide und coole Fotos gemacht. Und das war eine nette Runde auch da dann durchzumarschieren. Und ich war dann relativ K.O. und habe mich erstmal nochmal ins Hotelzimmer begeben. Danach, weil ich halt am Vortag auch schon ziemlich früh aufgestanden bin in Paris, weil wir um, ich glaube, 7 schon losgefahren sind in Paris. Oder so und dementsprechend irgendwie um kurz nach 6:30 das Hotelzimmer verlassen haben. Und da war ich dann doch irgendwie ein bisschen erschlagen, weil am Abend vorher war ich dann auch nicht so früh im Bett. Und deswegen habe ich dann erstmal noch ein bisschen Schlaf nachgeholt. Aber wir hatten dann echt cooles Wochenende und ja, das war wunderschön. Und auch da habe ich, glaube ich, ein paar Fotos auf Flickr. Ich schicke euch einfach mal ein paar Links mit in die Shownotes. Könnt ihr sehen, wovon ich hier so erzähle. Ein bisschen nachreisen. Genau. Und dann hätte ich noch 2 kleine Bastelprojekte vorzustellen. Ja, dann mal los. Dann hebe ich mir das Spinntreffen für danach auf. Genau, ich kann vielleicht noch sagen, dass ich nicht beim Hamburger Garngang war, bevor alle sich fragen, warum ich davon nichts erzähle. Also seit vor einer Woche, also irgendwie Ende September bis jetzt, gestern, Anfang Oktober, war Hamburger Garngang, wie auch die letzten Jahre, wo sich die Hamburger Wollgeschäfte zusammenschließen und gemeinsam quasi ein einwöchiges Wollfest in ihren Wollgeschäften machen und die Leute müssen halt zwischen den Geschäften hin und her reisen. Ich war einfach nicht genug in Hamburg, beziehungsweise wenn ich in Hamburg war, musste ich arbeiten und insofern habe ich es dieses Jahr nicht geschafft. Deswegen gibt es keinen Bericht vom Hamburger Garngang, auch wenn das Programm sehr cool aussah. Aber man kann nicht alles. Irgendwie so. Aber ich habe coole Sachen gebastelt und zwar habe ich im, weiß ich gar nicht, Juni oder so, bin ich zufällig bei YouTube auf irgendein Video gestolpert, wo jemand Bubble-Kunst als Hintergrundbild für irgendwas gemacht hat. Und das sah sehr cool aus. Und zwar läuft das wie folgt. Man nimmt ein bisschen Farbe, packt ein bisschen Spüli rein und ein bisschen Wasser, verrührt das gut und bläst dann mit einem Strohhalm so lange rein, bis man Blubberblasen hat. Und dann hält man im Zweifelsfall am besten Aquarellpapier, weil das mit Wasser gut kann, da drauf und druckt sich quasi bunte Blasen aufs Papier. Das sieht okay. Ziemlich, ziemlich cool aus. Zeig mal. Ja, warte. Wie zeige ich dir denn das jetzt am schlauesten? Ich werde auf jeden Fall Fotos euch in die Shownotes werfen. Ich überlege gerade, wie ich dir die jetzt am schnellsten zeige. Ja, sonst Fotos in den Shownotes ist ja auch okay. Genau, die Fotos zeige ich dir anschließend. Das ist jetzt gerade beim Reden schwierig. Auf jeden Fall, ich hatte beschlossen, ich hatte halt keine, also die haben es irgendwie mit so Abtönfarbe gemacht. Ich dachte, okay, ich habe noch Siebdruckfarbe, das müsste auch gehen. Die ist ja auch für Papier geeignet. Ich teste einfach Siebdruckfarbe. Hat super funktioniert. Ich bin total happy mit dem Ergebnis und habe das dann tatsächlich danach auch noch mit meiner Nichte gemacht. Die ist 10,5 zu dem Zeitpunkt gewesen. Also man kann das auch mit Kindern machen, vielleicht nicht mit so ganz, ganz kleinen. Es macht eine ziemliche Sauerei, weil durch dieses reinpusten in die Farbe, spritzt es ziemlich. Man hat also hinterher Farbspritzer. Man sollte den Untergrund gut abdecken und sich selber Dinge anziehen, die man gut waschen kann. Oder am besten halbwegs nackte Arme, weil dann muss man nur die Arme unter Wasser anhalten. Das macht ziemlich viel Farbspritzer. Aber das Ergebnis ist ziemlich cool und man kann da lustige Sachen mitmachen. Also es sieht halt einfach aus, als hättest du so ein, ja, wie so ein Seifenblasenknubbel genommen und den bunt eingefärbt und das auf Papier festgehalten. Ich bin gespannt. Genau, und also das kann ich sehr empfehlen, wenn ihr mit euren Kindern, ich versuche auch den Link wiederzufinden, wenn ihr die Originalanleitung lesen wollt, kann man natürlich auf sowas machen wie einem Pappteller oder einem Suppenteller oder so. Ich habe es jetzt in Schraubgläsern gemacht, weil ich damit die Farbe einfach noch aufbewahren kann für die nächsten Male. Sollte halt dann eine relativ breite Öffnung sein, also flach und breit, damit man A, nicht so hoch blubbern muss und B, möglichst größere Flächen hat, aber das wäre so mein Tipp an der Stelle. Aber es ist durchaus was, was man cool machen kann und was einfach ist, um irgendwie mal Karten zu gestalten als Geschenk oder so. Das fand ich wirklich ganz, ganz, ganz nett. Und das Zweite, was ich gemacht habe, ist, da war ich, davon habe ich auch gar nicht erzählt, ich war im Sommer noch auf einer anderen Veranstaltung. Man könnte sagen, Feriencamp für Erwachsene. Von allem etwas. Singen, tanzen, fotografieren, basteln, malen, alles. Okay. Und da haben wir Kaleidoskope gebastelt. Und wie ich dann rausfand, es gibt sie zu kaufen als Bastelset im 15er oder im 30er-Pack. Und weil ich das cool fand und meine Nichte auch total hatte Fotos davon gesehen, ah, wie toll. Und ich sagte, okay, ist jetzt nicht so teuer. Ich habe mir also ein 15er-Paket Kaleidoskop-Bastelsets gekauft. Und habe jetzt, als die hier war in den letzten Tagen, habe ich mit ihr ein Kaleidoskop gebastelt und das hat total Spaß gemacht. Also falls ihr das für einen Kindergeburtstag braucht, auch das ist es sehr tauglich für Kinder. Es kommt alles mit, was man braucht. Man braucht außerdem vielleicht noch sowas wie Stifte und irgendeinen Klebstoff, aber mehr braucht man auch nicht. Alles andere ist mitgeliefert und Tesafilm braucht man auch noch. Genau, aber alles andere ist in dem Karton drin. Also falls ihr das bestellen wollt, das gibt es bei Werkhaus. Ist das jetzt Werbung? Keine Ahnung, wie auch immer. Ich habe es selber gekauft und ich werde von Werkhaus nicht dafür bezahlt. Ich fand es einfach nur toll und da gibt es Kaleidoskop-Bastelsets. Und ich fand es super. Und die Bilder, also es ist auch wirklich witzig, da mit der Handykamera zum Beispiel durchzufotografieren. Das macht auch sehr coole Bilder. Also auch das, sehr schöne Beschäftigung mit so, ich würde mal sagen, ab 8 kann man das ganz gut machen. Vielleicht auch ein bisschen kleiner, man braucht ein bisschen Kraft, da müssen ein paar Erwachsene helfen, aber das geht auch wahrscheinlich mit Jüngeren. Auf jeden Fall auch das, großer Tipp zum Spaß haben. So, und ich glaube, dann habe ich genug geredet für heute, Julia. Na, dann mache ich noch zum Schluss einen kleinen Rundgang über das Spinntreffen der Handspinngilde. Das findet ja einmal im Jahr statt, so Handspinngilde, sozusagen Spinnen von Hand. Und das war dieses Jahr in Plön. Mhm. Für alle, die geografisch genauso bewandert sind wie ich, das ist ungefähr eine Stunde, vielleicht ein bisschen mehr Autofahrt nördlich von Hamburg. Mhm. Ich weiß, wo das ist tatsächlich. Ich war da schon. Wahrscheinlich in der, wie hieß das? Jugend, Bildungs, Begegnungs, irgendwas, Städte, Koppelsberg. Ja, da sind zwei. Ich war in der einen, in der kirchlicheren war ich, weil wir mit dem Chor da waren. Ich weiß nicht, ob die andere kirchlich ist. Also ich weiß, dass eine wohl so ein altes Schloss ist, von dem hat Lena mir nämlich erzählt, das ist Ascheberg. Nee, da war ich nicht, ich war in dem anderen. Dann warst du auch im Koppelsberg wahrscheinlich. Genau, Koppelsberg, richtig, so hieß das. Da war ich ein paar Mal mit dem Chor. Und da war eben dieses Jahr das Treffen. Da ist dann auch die Mitgliederversammlung und so weiter und so fort. Und das ist klassischerweise am Wochenende des 3. Oktober, also wo dann ja sowieso langes Wochenende ist. Die Intensivkurse habe ich auch dieses Jahr wieder nicht mitgemacht. Da war für mich eigentlich nichts dabei, was ich gerne hätte machen wollen. Und ich habe auch an dem Wochenende selber keine Kurse besucht. Also auch da wieder, weil mich eigentlich nichts so angesprochen hat. Und letztes Jahr war ich ja durch die Arbeit mit der Zeitung und die Fotos und so weiter einfach so beschäftigt, dass ich da nur durch die Kurse geturnt bin, um Fotos zu machen. Und ich habe letztendlich so gut wie gar nicht gesponnen. Und das wollte ich diesmal vermeiden. Also diesmal wollte ich wirklich zum Spinnen hin. Mhm. Und was auch ganz gut passte, Lena, also eine der Mädels vom ehemaligen Hamburger Stricktreff, weil unseren gibt's ja irgendwie nicht mehr. Genau, der, bei dem wir uns kennengelernt haben. Genau. Die hat mich vor ein paar Monaten tatsächlich angeschrieben und gesagt, so, sag mal, du hast doch hier noch ein Spinnrad in Hamburg, nicht? Die hat nämlich vor, ich würde mal sagen, über den Daumen 3-4 Monaten angefangen zu spinnen. Oh, wie cool. Die gute Lena. Sie hatte das schon länger auf dem Schirm. Wir hatten da immer schon mal drüber gesprochen. Und ich weiß gar nicht, was jetzt so der Auslöser war, aber plötzlich musste es dann losgehen. Und dann hat sie das Spinnrad bei Petra abgeholt. Die hat ihr netterweise auch eine kleine Einführung gegeben. Und so stand mein Spinnrad dann jetzt also bei Lena. Was für mich doch auch ein bisschen einfacher zu erreichen ist als bei Petra. Und so bin ich dann also für das lange Wochenende nach Hamburg gekommen. Und Lena wohnt auch nicht weit weg vom Flughafen. Hab dann bei ihr eine Nacht übernachtet, weil das ansonsten auch alles schwierig geworden wäre. Sonst hätte ich irgendwie morgens um 5 Uhr raus müssen, um einen Flieger zu kriegen. Bla bla bla. Habe ich mir dann gespart. Ja, stimmt. Lena wohnt nicht weit vom Flughafen. Das ist richtig. Und dann bin ich von da dann Samstagvormittag mit meinem Spinnrad, das ich auch seit Jahren nicht mehr gesponnen habe, weil ich bin halt selten in der Nähe gewesen, bin ich dann mit meinem Spinnrad losgetigert, wieder zum Flughafen zurück. Von da gibt es nämlich einen Bus, der Kiel und Neumünster anbindet. Mhm. Und so habe ich vom Flughafen bis nach Koppelsberg, weil Koppelsberg hat netterweise auch eine Bushaltestelle direkt vor der Tür. Und da bin ich dann innerhalb von 2 Stunden wirklich Kiel-Poil, wie heißt das denn? Genau. Also ziemlich genau 2 Stunden von Flughafen bis Koppelsberg. Das fand ich durchaus vertretbar. Mhm. Mit dem Bus gefahren und mit meinem Spinnrad auf dem Rollkoffer. Das sah bestimmt witzig aus. Ja. Also auf der Rückfahrt habe ich tatsächlich auch, ich bin zurück, hat mich jemand mitgenommen mit dem Auto bis nach, ich will sagen, Halstenbeck, nee, Norderstedt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, Norderstedt, U1. Norderstedt. Ja, ist die Endhaltestelle, ne? Mhm. Genau, also hat mich jemand bis zur Endhaltestelle der U1 mitgenommen und dann bin ich mit der U1 ein paar Stationen bis zu Lena gefahren und die, ich weiß nicht mal 10 Minuten von der U-Bahn-Haltestelle bis zu ihr, um das Spinnrad dann wieder abzuliefern, haben mich 3 Leute angehalten. Ach, ist das ein Spinnrad? Ja, das ist ein Spinnrad. Oh, das ist aber sehr modern. Ja, das ist eher ein neueres Modell. Die kamen bestimmt alle vom Hamburger Garngang. Meinst du? Weiß ich nicht. War das das Wochenende? Ja, das hat letztes Wochenende angefangen, an dem Donnerstag. Mhm. Und es ging bis gestern. Hm. Also an welchem Tag warst du denn unterwegs? Am 3. Oktober. Ja, kann ja durchaus sein, dass die irgendwie im Rahmen des Gangs unterwegs sind, weil nicht weit weg von Lena ist ja der Laden von Uta. Ja, ich weiß. Insofern, aber am 3. Oktober hatte sie da auf? Das weiß ich nicht. Nee, aber vielleicht Leute, die da sowieso sonst sind. Und das eine war ein junges Pärchen, das andere war ein älterer Mann. Hm. Und okay, die dritten, das war im Fahrstuhl, das waren ja eine etwas jüngere und eine etwas ältere Dame. Ich bin mir die, also vielleicht, aber ich wäre doch arg verwundert, wenn die alle auf dem Garngang waren. Keine Ahnung, das stimmt natürlich. Aber es war halt schon lustig, dass mich dann innerhalb so kurzer Zeit so viele Leute ansprechen. Das auf der anderen Seite habe ich das Spinnrad jetzt auch nicht besonders gut versteckt. Nee, also das würde ich jetzt auch nicht versteckt nennen. Ja, jetzt muss ich aber vielleicht noch erklären, warum wir uns nicht gesehen haben, weil ich war nicht in Hamburg letztes Wochenende. Okay, ja. Deswegen konnten wir uns nicht sehen. Ich war nämlich tatsächlich doch noch mal wandern. Wir haben gesagt, wir müssen doch ein Wanderwochenende machen und das nutzen, dass das Knie von meinem Mann wieder halbwegs sich beruhigt hat. Und wir waren noch mal am Rhein und sind noch 3 Etappen am Rheinsteig gelaufen. Ich habe die Fotos also, aber in das deinem WhatsApp-Status gesehen. Sonst hätten wir uns wahrscheinlich gesehen. Wahrscheinlich, ja. Davon ist auszugehen. Ja, nee, ich habe das wirklich genossen. Das Wetter war ein bisschen durchwachsen. Also wir hatten gerade zum Ende hin auch relativ viel Sonnenschein. Ich habe zwischendurch sogar draußen gesessen mit dem Rad. Am Anfang war es ein bisschen feuchter. Mhm. Ich habe mich nicht so gut an meine Wolldiät gehalten. Aber ich bin nicht 100%ig schuld, muss ich dazu sagen. Also an Fasern geht es. Ich habe natürlich wie immer viel zu viel Wolle mitgenommen, obwohl ich ja eh nur mit dem kleinen Koffer unterwegs war, was ich alles vorhatte zu spinnen. Ich habe letztendlich den einen Kammzug gesponnen, von dem ich vorhin schon erzählt habe, 120 Gramm. Und Achtung, Selbstbetrug. Ich habe Beds gekauft, also es ist eine bestimmte Faseraufbereitung, zwei Stück à 50 Gramm, das macht 100 Gramm, das ist ja immer noch weniger als die 120 Gramm, die ich versponnen habe. Also habe ich mir das schön geredet, indem ich gesagt habe, naja, aber ich nehme ja weniger mit zurück, als ich hergebracht habe. Aber du hast das andere schon mitgenommen, oder? Ja, nein, ja, klar, habe ich das mitgenommen, aber ich habe jetzt sozusagen weniger Fasern im Stash, als ich das vorher hatte. Okay, ja, so schon, dafür hast du jetzt mehr Wolle im Stash oder mehr Garn. Ja, also, ja. Noch nicht. Weil ich, doch schon, weil es ist ja auch immer die Tombola. Ah. Und außerdem bin ich dieses Jahr aus dem Vorstand ausgeschieden. Also da gab es sozusagen ein Abschiedsgeschenk. Mhm. Und also ich weiß jetzt gar nicht, ob das als Abschiedsgeschenk war oder weil wir wohl eigentlich jedes Jahr als Redaktion ein Geschenk bekommen. Jedenfalls habe ich bei der Gelegenheit zwei strenge Wollmeise-Lace bekommen. Mhm. Die wiegen ja jeweils 300 Gramm. Mhm. Und in der Tombola habe ich dann noch einen anderen Strang Wollmeise aber pure gewonnen. Ja. Also ich bin mit 2 Kilometer mehr nach Hause gekommen. Hat sich gelohnt. Und vor allem diese Wollmeise-Stränge, die sind ja auch so irrsinnig eng schon sowieso gezwirnt und dann auch zusammengedreht, die Stränge an sich. Ich hatte arge Probleme, das alles im Koffer unterzubringen. Ja, ich hatte dann noch 2 kleine Mini-Kammzüge für Lena zum Üben mitgenommen. Also die zählen ja sozusagen nicht für mich, weil sie hatte sich selber... Die hast du nur kurzfristig transportiert, die würde genau zählen. Sie hatte sich für Anfänger relativ anspruchsvolle Kammzüge gekauft mit Alpaka und ich weiß gar nicht, was da noch alles drin war, Seide oder Milchseide oder so. Also das sind einfach schwierig zu verspinnende Fasern. Und sie hatte so ein bisschen Angst, weil du kennst Lena ja auch, sie ist dann ja auch gerne Perfektionistin und das muss ja dann auch genauso werden, wie sie sich das vorstellt. Und ich hatte so den Eindruck, sie traut sich da nicht so richtig ran, weil sie das dann auch nicht verhunzen will. Und deswegen habe ich ihr zwar eine andere Zusammensetzung, aber ein ähnliches Verhalten sozusagen beim Spinnen ein bisschen was besorgt, auch extra Portionen. Weil meistens macht man ja so 100 Gramm und dann kannst du damit ein ganzes Projekt machen. Aber ich hatte extra kleinere Portionen genommen mit dem Gedanken, dann fühlt sie sich nicht, oder dann gibt es nicht so diesen Druck, das muss jetzt perfekt werden, weil ich möchte dieses oder jenes damit machen. Mhm. Und sie hat sich, glaube ich, sehr gefreut. Also sie hat den einen von den beiden auch schon gesponnen und macht da jetzt einen rundpassenden Pulli für die Kleine draus, also für eine der beiden Töchter, die sie hat. Ja, cool. Aber... ja, das zählt sozusagen nicht in meinen Stash. Sehr cool. Da habe ich noch 1-2 Tools gekauft, aber das ist ja auch keine Wolle. Nee, Tools sind keine Wolle. Das ist eindeutig, da bin ich bei dir. Ja. Und das war's dann auch eigentlich so im Großen und Ganzen schon, was die letzten Monate so passiert ist. Ja, das klingt, als wäre bei uns beiden viel los gewesen. Na klar, aber es ist ja auch Sommer und... man ist viel draußen und macht viel und... ja, und es waren Urlaube dazwischen, da erlebt man auch meistens mehr als im Alltag. Ja, das stimmt. Genau, ja, ich habe jetzt auch noch ein paar ganz spannende Wochen vor mir. Ich werde nächste Woche, wenn alles klappt, noch so ein kleines so ein Gesangsworkshop machen. Nur Frauen, keine Ahnung, ich bin mal gespannt, wie das wird. Habe ich mich einfach mal angemeldet und dann... ja, bin ich im November nochmal unterwegs. Wir haben nochmal Chorwochenende und Chorkonzert und sowas alles. Und ja, passiert, wie immer, passiert einiges. Ich bin im Moment viel im Büro gewesen, da viele Veranstaltungen oder Termine, wo ich dann mal in Präsenz war. Wir haben ja relativ viel Homeoffice immer noch Möglichkeiten. Im Moment sind wir dazu angehalten, ein bisschen mehr ins Büro zu kommen. Und ich habe halt einfach viele Termine, wenn ich die Moderation von einem Workshop mache, dass die Leute dann sagen, komm, lass uns den Termin im Büro machen. Und dadurch bin ich dann gefühlt auch mehr im Büro als so der Durchschnitt unserer KollegInnen. Aber das ist dann auch völlig fein. Ich wohne ja nicht so weit weg. Aber ja, das war schon ein bisschen, ist schon eine gewisse Umstellung auch, wenn man plötzlich dann nicht mehr den ganzen Tag zu Hause sitzt, sondern wieder hinfährt und dann dort ist, da muss man nämlich völlig anders planen als, ach ja, ich habe alles zu Hause, ist ja gar kein Problem. So ein paar Dinge muss ich dann jetzt doch wieder mehr koordinieren und mir überlegen, wann und wie mache ich denn das eigentlich. Aber ich gewöhne mich wieder dran. Das geht schon. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir haben es geschafft, Julia. 1 Stunde 43. Yay! Zeigt mein Aufnahmetimer hier. Ja, der zeigt hier wahrscheinlich das Gleiche an. Spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel zu erzählen haben, aber... Na, wir haben aber auch ziemlich lange ausgesetzt. Das stimmt. Und ich habe, glaube ich, noch ein paar Sachen weggelassen, die ich auch noch alle hätte erzählen können. Ja, ich auch. Aber ich hatte befürchtet, dass wir noch viel länger aufnehmen. Von daher, das passt schon. Ich bin froh, wir sind unter 2 Stunden geblieben. Wir sind weit entfernt von den 3 Stunden der letzten Wollkanal-Folge. Insofern, das war mein Ziel, dass wir nicht bei 3 Stunden aussteigen. Na, ich glaube, das ist uns auch noch nie passiert, oder? Nee, ich glaube, wir haben 2 Stunden, haben wir, glaube ich, schon mal geschafft und noch ein bisschen mehr. Aber ich glaube, 3 hatten wir auch noch nicht. Aber ich würde da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Ich glaube, 2,5 oder sowas haben wir mal gemacht. Echt? Ich bin aber nicht sicher. Na, das muss aber irgendwie so eine Sonderfolge zum Jahresrückblick oder so gewesen sein. Das kann durchaus sein. Aber irgendwann haben wir mal sehr viel geredet. Ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwas habe ich... Wir reden viel? Das kann eigentlich nicht sein, oder? Muss ein Irrtum sein. Ich muss mich verwechseln mit irgendwem. Ja, ich denke auch. Oder auch so eine, es ist Sommer gewesen und wir haben beide über viel Urlaub berichtet oder irgend sowas. Das könnte auch noch sein. Ich weiß es nicht. Wie auch immer. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir kommen jetzt zu einem Ende hier. Ja. Soll ich mal versuchen, mich zu erinnern, wo man uns überall finden kann? Ja, mach das doch. Also, gerne. Da wäre natürlich als erstes zu erwähnen das Shownotes-Blog. Weil ohne das gäbe es diesen Podcast ja nicht. Richtig. Und das findet ihr unter wollgespräche.ae.wordpress.com. Mhm. Richtig? Oh, danke, Katrin. Dann haben wir einen Thread in der Revelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch, in der es auch ein bisschen ruhiger geworden ist die letzten Monate. Ja, da passiert nicht mehr so viel. Also am meisten noch beim, also diese Bingo und die Monatsrückblicke oder so und beim Wollkanal. Sonst passiert eigentlich nichts mehr. Ja. Aber da haben wir auch den Thread, da schreiben wir dann immer rein, wenn es eine neue Folge gibt und da freuen wir uns natürlich auch über Feedback von euch. Und dann haben wir noch, ich habe einen Instagram-Account und Käthe auch, aber Käthe hat gar nicht den Vorsatz, da zu posten und ich habe zwar den Vorsatz, aber ich komme da immer nicht zu. Aber gefühlt hast du auch jetzt locker ein halbes Jahr nichts gepostet, oder? Oh, vielleicht auch gerne länger. Das war jetzt nur so aus dem Bauch geschätzt, aber ich würde sagen, ich habe mindestens ein halbes Jahr nichts von dir gelesen. Ja, ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr schon was gepostet habe. Naja, also Käthe findet ihr dort schwierig, aber wie genau, gesagt, ich will auch gar nichts posten. Wie heißen wir auf Ravelry? Das müssen wir vielleicht noch ergänzen. Ach so, ja, stimmt. Wir sind ja auch beide auf Ravelry. Also Katrin als Käthe, K-A-E-T-E und ich als Julia 401. Ja, Instagram, wie gesagt, Käthe ist da nur so zum Gucken, von daher, da braucht ihr auch gar nicht suchen. Genau, da passiert nicht viel. Und ich bin, glaube ich, Frau Neumann. Ich glaube, aber ich könnte es jetzt auch nicht beschwören, weil du ja nie postest, sehe ich das nie. Okay, also Instagram braucht ihr nicht nach uns zu suchen, wir sind da nicht so aktiv. Ja, so viel dazu. Und ich glaube, weitere Social Media brauchen wir auch nicht zu erwähnen. Nee, ich wüsste jetzt auch spontan nicht welche. Genau, also wenn ich euch die Fotos zum Urlaub schicke, seht ihr meinen Flickr-Account, da sind aber auch nur Fotos zu sehen. Ist also auch nicht so sonderlich spektakulär, in der Regel Fotos ohne Menschen drauf. Also insofern ja, passiert auch nicht so viel. Nennen wir sonst immer noch irgendwas? Nee, ich glaube... Das irgendwann auch nochmal ein Blog, ne? Aber das... Ja, aber da passiert auch nichts. Okay, gut, dann vergesst insofern, einfach, dass ich das erwähnt habe. Genau. Eieiei, dann würde ich sagen... Dann bleibt nur noch eins, oder? Ja, liebe Julia, au revoir. Liebe Katrin, au revoir. Und tschüss.